erste ist Schutz von Umwelt, das zweite ist Recht auf Heimat, Heimatgefühl und das dritte ist Schutz von Leben. Uns ist nämlich aufgefallen, dass alle Welt behauptet, diese Geräte wären überaus nützliche Sachen, gegen die eigentlich kein Mensch etwas haben könne. Und kaum fragt man mal, worin der Nutzen dieser Geräte besteht, der Werte, dann kriegt man mitgeteilt, dass der Nutzen darin besteht, dass jedermann sich für diese Werte dienstbar zu machen habe. Also was ist damit los? Umweltschutz, Schutz auf Leben, Heimat. Das ist der Gegenstand. Ich fange mal mit der Umwelt an. Ich will zunächst an einigen Beispielen erläutern, wie im Namen des Umweltschutzes gedacht, kritisiert wird. Die meisten dieser Beispiele habe ich aus einem vor einiger Zeit erschienenen Öko-Knigge entnommen, der, wie schon der Name sagt, Anstand gegenüber der Natur auf seine Fahnen geschrieben hat. Und es ist kein Ausrutscher, sondern ein Bestseller. Mein erstes Beispiel geht um die Frage, wie wird im Namen des Umweltgedankens eigentlich über sowas gedacht wie Gift am Arbeitsplatz? Lies mal ein Zitat dazu vor. Die Krankheiten der Lunge sind eng mit der zunehmenden Zahl der gerauchten Zigaretten, dem Grad der Luftverschmutzung und Schadstoffen am Arbeitsplatz verknüpft. Das Rauchen können Sie direkt beeinflussen. Die allgemeine Luftverschmutzung nur als einer von vielen, die am Arbeitsplatz am ehesten zusammen mit Betriebsrat und Gewerkschaft. Raucher verpesten in geschlossenen Räumen genauso die Innenluft, wie die Fabrikherren die Außenluft. Da gibt es nichts zu deuten. Raucher sind kleine Imperialisten. Hat der Mann dann seine Empfehlungen befolgt, immer irgendwie die Umwelttat, die grüne Tat, in dem Kapitel. Was er nach diesen Ausführungen empfiehlt, ist: konsequent stellen Sie das Rauchen ein. Dem Mann ist bekannt, dass es an bundesdeutschen Arbeitsplätzen sowas gibt wie Leute werden mit giftigen Dämpfen und so weiter reichlich versorgt. Komischerweise fällt ihm dazu Rauchen ein. Der behauptet also, dass Rauchen einstellen er ungefähr ein vergleichbares Mittel wie das Gift am Arbeitsplatz einstellen. Er stellt es in eine Reihe und sagt, es dient alles demselben Zweck. Gift am Arbeitsplatz weg oder Rauchen einstellen. Ich meine, es stimmt nicht. Die Gleichmacherei, die da eingeführt wird, die stimmt hinten und vorne nicht. Was ist los, wenn ein Mensch am Arbeitsplatz vergiftet wird? An den Arbeitsplatz angetreten ist er ja wohl deswegen, weil er Geld braucht, um sich ein anständiges Leben zu machen. Andere Mittel hat er auch nicht. Was passiert jetzt an einem Arbeitsplatz? Da lassen ihn die Herren Fabrikanten nicht nur für billiges Geld viel Leistung abliefern, sondern sie ruinieren ihm auch noch unmittelbar die Physis, indem sie da halt irgendwelche Gifte austreten lassen. Das heißt, so ein Arbeitsplatz ist ein Frontalangriff auf den Zweck, zu dem der Mensch überhaupt an ihm angetreten ist. Ein Frontalangriff deswegen, weil er jetzt aus der Fabrik rauskommt und es ist nicht nur nicht mit viel schönem Leben, weil dazu die Knete nicht reicht, sondern man hat ihm auch noch die Voraussetzung dafür ruiniert, überhaupt irgendwie im Leben was unternehmen zu können. Der Mensch wird also gezwungen, für einen fremden Zweck, den Profitzweck des Kapitalisten nämlich, seine natürliche Voraussetzung zu opfern. Was macht einer, wenn er raucht? Da ist sich dazu entschlossen, dass er für den Genuss, den ihm das bereitet, die Wirkungen auf seine Lunge in Kauf nimmt. Das heißt, ein völlig anderes Verhältnis. Der Mensch sagt, es ist mir die Sache wert, das macht mir Spaß. Okay, dann nehme ich eben in Kauf, dass es meiner Lunge nicht sonderlich bekommt. Wie kann man überhaupt auf die Idee kommen, beides für so ziemlich dasselbe zu erklären? Ich meine nur, wenn man dem Menschen einen anderen Zweck unterjubelt, als den, eine Schädigung seines Interesses, eben zum Beispiel am Arbeitsplatz, abwenden zu wollen. Wenn man nämlich als neuen Zweck einführt, Erhaltung der natürlichen Voraussetzungen des Menschen und Reinhaltung der Luft. Nur von diesem Standpunkt gibt es da überhaupt eine Vergleichbarkeit. Eine Vergleichbarkeit nämlich in der Wirkung. Und nicht am Arbeitsplatz und Rauchluft. Ich behaupte also, wenn der Mensch in dieser Ökoklinik sagt, dann sollen doch die Leute mal das Rauchen einstellen, wenn sie am Arbeitsplatz schon so viel Gift schlucken. Das wäre doch quasi eine Sofortmaßnahme. Dann hat er den Menschen ein anderes Interesse angewendet, als seine Interessen vor Schaden schützen. Weil vom Standpunkt des Interesses hat der Mensch doch eine direkte Kalkulation gemacht, wenn er raucht. Wenn er nichts halten kann. Jetzt kann einer sagen, ja, wahrscheinlich hat der Öko-Knicke dabei an betroffenen Nichtraucher gedacht, mit seinem Argument, die verpesten uns genauso die Innenluft wie die Fabrikanten die Außenluft. Auch diese Gleichung, es raucht mich einer voll, das ist ungefähr dasselbe, wie wenn bei BASF Dioxin austritt. Ist ein dicker Hund. Es stimmt nämlich gar nicht, dass sich das Interesse eines Nichtrauchers zu einem Raucher so verhalten würde, wie das Interesse eines Menschen zu den Giften, die ein Kapitalist in die Luft kommt. Den Unterschied kann man sich leicht klar machen. Bei dem Interesse eines Rauchers, also dem Interesse an dieser Sorte Genuss, ist überhaupt nicht notwendig eingeschlossen, dass andere davon betroffen werden. Die Zigarette schmeckt ihm erstens genauso gut, wenn kein Fremder mitraucht. Und zweitens ist es in der Regel auch leicht, über irgendwelche Kompromisse zu regeln. Dann lüftet man eben gescheit oder was weiß ich. Was völlig anderes ist es, wenn Kapitalisten in der Fabrik die Leute verpflichten und alles, was drumherum so lebt. Da ist tatsächlich im Inhalt ihres Interesses die Schädigung anderer Leute notwendig eingeschlossen. Wieso? Ja, der Profit macht es nun mal erforderlich, dass Gifte möglichst kostensparend irgendwie abtransportiert werden, also am besten in die Luft, wenn es geht. Der Profit macht es nun mal erforderlich, dass auf die Leute, die ihn produzieren sollen, keinerlei Rücksicht genommen wird. Dass an die Kostengesichtspunkte angelegt werden und wenn es eben billig ist, dass die mit Lösungsmitteln arbeiten, wo Dämpfe entstehen, dann arbeiten sie eben mit Lösungsmitteln, wo Dämpfe entstehen. Das ist ein völlig anderes Verhältnis. Da liegt ein Gegensatz von Interessen vor. Und nicht wie beim Nichtraucher und beim Raucher ein Unterschied. Also ich behaupte, auch wegen des Interesses von Nichtrauchern ist dieser komische Öko-Knigge nie und nimmer auf seine Idee verfallen, gegen die Umweltvergiftung der Leute stellen wir doch erstmal das Rauchen ein. Ist ja auch komisch. Wenn Sie wirklich glauben würden, dass es dasselbe ist, Rauchen und die Umwelt vergiften, dann könnte man ja genauso gut sagen, dann rauchen wir die Schlöte und machen die Fabrikschlöte dicht. Das fällt Ihnen aber komischerweise nie ein. Wieso fällt Ihnen das nicht ein? Ja, der Öko-Knigge gibt auch noch Auskunft dazu, weil der schickt einen nämlich mit dem Gift am Arbeitsplatz an die Adresse der Gewerkschaft. Zitat. Was sagt einem die Gewerkschaft? Ja, es mag ja sein, dass du hier Gift schluckst, aber das erfordert nun mal der Profit. Und ohne Profit keine Arbeitsplätze. Also, lass dir gefälligst gefallen, dass dafür, dass du Arbeit hast, all deine Gründe zunichte gemacht werden, warum du sie überhaupt haben willst. Ganz anders beim Rauchen. Wie heißt da das Argument? Ja, das macht der Mensch ja bloß des Genusses wegen. Und wenn er es bloß wegen des Genusses macht, dann kann er es doch auch lassen. Umweltschutz einen komischen Inhalt. Der heißt nämlich, ich opfere in meinem Privatleben alle Interessen für den Zweck Reinerhaltung der Luft. Für den Zweck Gesunderhaltung von Lungen. Zusammengefasst, kaum bemerkt der Mensch, dass kapitalistischer Interessen hier eine ziemlich rabiate Schädigung seinerseits vorliegt, kriegt er die Antwort, er habe die vom Kapital verordnete Schädigung durch eine selbstverordnete zu ergänzen. Erstens schlucken wir Gift am Arbeitsplatz und zweitens verzichten wir zu Hause auf alle Lebensgenüsse, weil Gesundheit und Umwelt ist das höchste Gut. Wenn es irgendwas gibt, dann müsst ihr einfach inzwischen quatschen. Mein zweites Beispiel. Im Ökoknie ist aufgefallen, dass Konsumgüter, die man so täglich einkauft, erstens hochgradig vergiftet sind, zweitens zum Teil giftige Wirkungen haben, von denen man keine Ahnung hat. Was sagt er dazu? Zitat. Bei aller notwendigen Kritik an der Industrie sollte man eines nicht vergessen. Die Produkte der Industrie vom Auto bis zum Arzneimittel werden vom Verbraucher gekauft und genutzt. Damit ist auch jeder Einzelne indirekt für die Wasserverschmutzung mitverantwortlich. Die Konsequenzen heißen dann, statt abflussfrei in die Scheiße fassen, duschen nur noch zu nicht mehr Auto fahren, statt Abfahrtslauf beim Skifahren nur noch Langlauf, weil da gehen die Alpenwiesen von kaputt. Ein Problem hat er allerdings mit. Zitat, gerade die chemischen Giftstoffen belastenden Lebensmittel zeigen die Grenzen privater Einflussmöglichkeiten auf. Man kann nicht aufhören zu essen. Schade. Seltsam, das Zitat geht los mit dem Vorwurf, ihr kritisiert an der Industrie, obwohl ihr doch deren Produkte verbraucht. Ich hatte immer gedacht, es müsste Weine heißen. Weil ich keinen Bock habe, mit Östrogen angereichertes Fleisch zu essen. Ich wollte mir kam es nicht aufs Fleisch an, nicht aufs Östrogen. Deswegen kritisiere ich an der Landwirtschaftsindustrie. Weil ich die Fische lieber ohne Quecksilber habe, deswegen kritisiere ich an der Verpestung der Nordsee. Weil ich am Autofahren vor allem an dem Transporteffekt, weniger aber am Abgas interessiert bin, deswegen stinken mir diese Autos. Der Mensch will das umgekehrt sehen. Der will sagen, wer das Zeug verbraucht, der soll sich mal mit Kritik an der Industrie ein bisschen zurückhalten. Wie kommt man auf sowas? Kommt man nur drauf, wenn man behauptet haben will, dass im Bedürfnis selber der Grund dafür liege, das Quecksilber im Fisch und so weiter und so fort. Wenn man also behauptet, dadurch, dass man diesen Gebrauchswert verlangt, habe man quasi notwendig dafür gesorgt, dass diese Gifte anfallen. Da wird die kapitalistische Benutzung von Bedürfnissen nach Fleisch, Fisch und so weiter allen Ernstes dem Bedürfnis in die Schuhe geschoben. Denn warum ist denn in den Östrogenen Fleisch? Doch nicht deswegen, weil die Also warum ist im Fleisch Östrogen? Doch nicht nicht deswegen, weil ich ein Bedürfnis nach Fleisch angemeldet habe, sondern weil die Kapitalisten mit meinem Bedürfnis nach Fleisch profitmäßig kalkulieren. Da kalkulieren sie so, in existierenden landwirtschaftlichen Anlagen macht man im Jahr am besten doppelt so viel Schweine, dann macht man doppelt so viel Geschäft. Also müssen die Dinger doppelt so schnell groß werden. Also kriegen sie alle möglichen Schund reingebunden, damit sie schneller wachsen. Zweites Beispiel. Warum ist im Quecksilber... Doch nicht deswegen, weil Fische nicht anders zu haben wären, sondern weil sich die Herren Kosten der Abfallbeseitigung aus ihren Fabriken sparen. Und das machen sie so, dass sie das Zeug entweder in die Luft oder ins Wasser pumpen. Also ist die Nordsee vergiftet. Drittes Beispiel. Warum stinken Autos so? Der Standpunkt der Kapitalisten halt dazu ganz einfach. Klar kann man Autos konstruieren, die keine Abgase produzieren. Bloß, das würde die Kosten erhöhen. Also die Preise, wenn der Profit stimmen soll. Und in dieser Frage haben die Kapitalisten ein ziemlich treffendes Urteil darüber, wie sie die Menschheit mit Kaufkraft ausgestattet haben. Nämlich ziemlich beschissen. Also haben sie für uns entschieden, wenn ihr euch saubere Autos leisten könnt, könnt ihr euch unseren Profit nicht mehr leisten. Also leisten wir euch dreckige. Wie heißt in dieser Konstruktion eigentlich die Kapitalkritik? Die Kapitalkritik heißt, die vergiften die Welt, weil sie immer den Bedürfnissen der Leute nachgehen. Ja, jetzt sind interessante Schuldige auf dem Tapet. Erstens, jedermann, der den Dreck genießt, ist schuld an dem Dreck. Denn das Bedürfnis nach Fleisch und so weiter ist ja dafür verantwortlich gemacht worden, dass Gifte in die Welt kommen. Zweitens, das Kapital ist mitschuld in der Eigenschaft eines Versorgers. Drittens, er ist jetzt eigentlich der Betroffene. Der Betroffene ist offenbar gar nicht mehr der Mensch, der sich über das Gift im Essen ärgert. Umgekehrt wird gedacht. Der Mensch ist jetzt ein Schuldiger am Gift und das Gift ist ein Vergehen gegen was Drittes. Gegen die Natur nämlich. Dass die Natur hier als eigenständiger Zweck eingeführt wird, an dem sich jetzt Kapitalisten und Konsumenten gleichermaßen und unterschiedlich sehr schuldig machen, kann man an dem von mir zitierten Beispiel mit Abfahrtslauf sehr schön sehen. Wenn die Leute im Winter gern die Pisten runterrasen und das macht die Pisten hin und dann sind sie im Sommer keine schönen Almwiesen, sondern Schotterstrecken. Wo ist eigentlich das Problem? Diese Wiesen haben ihren Dienst getan. Die Selbstverständlichkeit, dass das irgendwie nicht geht, die kriegt man nie und nimmer über ein Interesse hin. Weil sie eben einem sehr zweckmäßigen Gebrauch zugeführt worden. Die kriegt man nur hin, wenn man behauptet, eine Almwiese habe das Recht, eine Almwiese zu bleiben. Konsequenz, wieder dieselbe wie im ersten Fall. Es werden lauter Schädigungen zitiert, die den Leuten für kapitalistische Interessen zugefügt werden. aber nicht etwa um zu sagen, lasst euch das nicht gefallen, sondern um zu sagen, ergänzt diese Sorte Schädigung durch Verzicht. Übrigens hat der Herr sich noch einen sehr interessanten Vorschlag zur Abfallbeseitigung ausgedacht. Modell Tellerable. Das habe ich nicht erfunden. Ich habe gesagt, es wäre eine Ungeheuerlichkeit, dass wir unsere Teller nicht abdecken, weil da kommt das Fett ins Grundwasser. Ein Aufstand von Naturschützern gegen die Staatsgewalt. Nach Protesten von Naturschützern verwendet die Polizei auf ihren Übungsschießständen nur noch bleifreie Munition. Das ist um 23% teurer, aber der bleihaltige Boden rund um die Schießplätze und das Grundwasserproblem lassen keine andere Wahl. Sehr interessanter Gesichtspunkt zu Schießübungen der Polizei. Immerhin trainieren die da, wie man Leute, die gegen staatliches Gesetz verstoßen haben, zielsicher mit Gewalt unter es beugt. Also da üben sie halt ein wenig, dass der Todesschuss nur dann einer ist, wenn er gezielt ist. Was fällt einem Umweltschützer dazu ein? Todesschuss ja, aber bitte bleifrei für grundwasserneutrale Leichen. Was ich mit dem Beispiel demonstrieren wollte. Kritik im Namen der Umwelt ist eine komische Sache. Zunächst fällt auf, dass alle wirklichen Gegensätze, im letzten Fall Polizei und Bürger, in den vorherigen Fällen zwischen Lohnarbeit und Kapitalist, zwischen Konsument und Kapitalist gestrichen werden. Alle diese Figuren, Kapitalist, Polizei, Lohnarbeiter, marschieren jetzt in einer gemeinsamen Eigenschaft daher, nämlich als Menschen, die auf der Umwelt rumtrampeln. Geschädigt sind jetzt deswegen auch nicht mehr Leute, sondern die Schädigung von Leuten kommt bloß noch als Indiz daher für die Schädigung eines ganz anderen Opfers. Die Natur. Umgekehrt wird mit dem Argument die Natur zu schützen. Alle Vergiftung ist ein Indiz dafür, dass ihr die nicht achtet. Mit diesem Argument wird jetzt gegen Interessen polemisiert. Also die Schädigung von Interessen, die stattfindet, wird zum Argument gemacht, weswegen wir alle in unserer Eigenschaft als Menschen uns etwas in Verzicht üben sollten. Dass die Forderung nach Umweltschutz überhaupt gar keinen anderen Inhalt hat, kann man sich übrigens schon an den Begriff Umweltklang machen. wenn jemand sagt, du sollst die Umwelt schützen, dann sagt er, alles, was so um dich rum kreucht und fleucht, hast du bloß, weil es existiert, von der Almwiese bis zum was weiß ich, für schützenswert zu befinden. Umgekehrt heißt es, es wird einem verboten zu sortieren, was vom Standpunkt eines Interesses schützenswert ist und was nicht. Siehe Almwiese. Insofern es Almwiesen gibt, sagt ein Umweltidiot, muss man sie schützen. Verboten ist die Überlegung, dass die Schotterwiese für mich äußerst zweckmäßig ist, wenn sie mir den Spaß am Abfahrtslauf garantiert. Aber doch nicht, weil ihnen die Rohstoffe ausgehen, weil irgendwas knapp würde. wenn es hierzulande in irgendeiner Frage sowas geben sollte, wie ein Rohstoff aus, von mir aus das Öl, es wird ja immer so sehr gerne von den knappen Ölreserven, die uns zum Energiesparen zwingen sollen, gesprochen. Selbst das mal unterstellt, was ist denn dann? Die Ökos haben doch selber vorgemacht, was dann ist. Sonnenenergie. Warum wird die gegenwärtig nicht auf großem Maßstab gewonnen? Doch nicht deswegen, weil es nicht ginge, sondern weil sie teurer ist. Also ist auch klar, was los ist, wenn wirklich mal die Ölreserven knapp sind. Ja, dann wird eben eine andere Energiequelle erschlossen und die lohnt sich dann, weil der teurere Preis zu verlangen ist. Selbst mal unterstellt, es wäre wirklich so, irgendein Rohstoff ist knapp und lässt sich nicht ersetzen. Also, es ist nur noch genug Eisen für 100 Karossen da. Was würden daraus folgen? Ja, eben, dass aus dem Zeug nicht mehr als 100 Karossen zu machen gehen. Was da? Dann wäre klar, in diesem natürlichen Rohstoff existiert eine Schranke für Autoproduktion, also für dieses Bedürfnis. Dann macht man eben seine 100 Karossen und dann ist es rum. Ökos wollen mit dem Knappheitsargument aber komischerweise ganz was anderes gesagt haben. Bei denen heißt es so, wenn das Eisen knapp ist, dann dürfen wir es nicht benutzen, denn es ist doch knapp. Das ist blöd, weil da wird gesagt, damit man in Zukunft und immerzu die Möglichkeit hat, aus dem Eisen 100 Karossen zu machen, darf man nie welche draus machen. Also selbst wenn die Unterstellung stimmen würde, Energie oder was auch immer ist knapp, würde noch nie der Schluss rausfolgen, den Ökos daraus gezogen haben wollen. Also hat man sich das Bedürfnis nach dem Zeug abzuschminken und stattdessen die Rohstoffe zu erhalten. Da würde nur eines daraus folgen, man befriedigt das Bedürfnis eben so weit, es die knappen Ressourcen zulassen. Basta. Ausgedacht haben sie sich dieses Bild von alles ist knapp. Nur für einen Zweck. Die wollen nicht einen Mangel an natürlichen Ressourcen kritisieren, sondern mit dem Mangel Bedürfnisse kritisieren. Bedürfnisse kritisieren in dem Sinne, dass sie überhaupt ein ganz und gar ungehöriger Zugriff auf die vorhandenen Rohstoffe wären. Es gibt dafür ein Beispiel, das hat absolut Schule gemacht. Das heißt so, für Weizen braucht man so und so viel Energie, ein Pfund Weizen. Für ein Pfund Schweinefleisch braucht man 10-mal so viel. Und beide Funde haben dieselben Kalorien. Und die Energie ist knapp. Was wird dann da eigentlich empfohlen? Unterstellt die Energie wäre knapp und man will Schweinefleisch, dann nützt es einem überhaupt nichts, wenn man statt Schweinefleisch 10-mal so viel Weizen haben will, weil man wollte ja gerade Schweinefleisch, oder? Das Argument heißt Kalorien. Was wird da eigentlich verlangt? Es wird verlangt, man kann sich zu seinen eigenen Bedürfnissen so zu stellen, dass sie überhaupt nur in dem Maße Berechtigung haben, wie sie an die nackte Existenz garantieren. Ansonsten sind sie vom Standpunkt der Erhaltung der Ressourcen ein Verbrechen. Umweltschutz gibt es doch auch richtige Kritik, richtigen Protest. Zum Beispiel gegen AKWs. Ich möchte davor warnen, gegen AKWs mit dem Argument Umweltschutz einzugehen. Es ist nämlich was anderes, ob man sagt, ich will mir AKWs nicht gefallen lassen, weil sie einen Angriff auf mein Interesse, ich habe keine Lust, verstrahlt zu werden. Deswegen trete ich gegen die staatlichen und geschäftsmäßigen Interessen an, die in solchen Instrumenten offenbar ein taugliches Mittel sehen. Für billigen Strom, der sich dennoch lohnt. Wenn sich auf das Argument einlässt, ich bin gegen AKWs, weil ich bin für Umweltschutz. Mit diesem Argument jetzt antritt und sagt, hey, Kohl und Konsorten, lass das mal. Dann ist man in eine fürchterliche Falle getappt. Denn erstens sagt man, Umweltschutz ist mein Zweck. Ich trete also an, als ein Mensch, der an dich, als Mensch, appelliert, in der Frage einer gemeinsamen Verantwortung gegenüber einem Dritten, der Natur eben. Darauf handelt man sich eine sehr passende Antwort ein. Wenn Natur erhält, Umweltschutz dein Zweck ist, dann fangen wir bei dir selber an. Bist du nicht auch einer, der Strom verbraucht? Also insofern Mitschuld. Also trag mal deine Verantwortung für die Umwelt. Man hat sich also mit dem Argument gegen AKW nicht wegen mir, sondern wegen der Umwelt verboten, überhaupt noch einen Gegner zu kennen. Man hat nämlich gegenübergestellt die Menschheit und die Natur. Und unter dem Titel Menschheit ist man mir nichts, dir nichts als Mitverantwortlicher Ding festgemacht. Leider hat die Öko-Bewegung diesen ihren Fehler sehr konsequent zu Ende gebracht. Dritte Stellen kritische Leute, die halten sich für solches, aus dem Asta, Altpapiercontainer in die Uni und empfehlen ihren Kommilitonen auf diese Weise für Recycling von Altpapier. Also Umweltschutz zu sein. Auffallen kann einem da zunächst, dass es das Einsammeln von Altpapier längst als einträgliches Geschäft gibt. Das Rote Kreuz macht das bei uns einmal in der Woche. Dann geht es in eine Fabrik und die machen nach allen Kriterien der kapitalistischen Kunst mit allem Dreck, der dabei anfällt, aus dem Altpapier wieder Neupapier. Ich will das Projekt aber gar nicht an den Maßstab messen. Leistet es wirklich was zur Entgiftung dessen, was man täglich so schluckt? Weil die Tüten das selber als ein Symbol verstehen. Ein Symbol wofür? Ja, eben für das. Ich erkläre mich mitverantwortlich und mitzuständig für den hohen Wert Umwelt. Meine Mitverantwortlichkeit nehme ich dadurch wahr, dass ich den Packen Zeitung nicht fürs Rote Kreuz vor die Haustür lege, sondern in die Uni schleppe. Und was hat man dann? Man hat die Beichte für Ökologen. Man hat seine Schuld bekannt, sie demonstrativ übernommen und damit abgeschüttelt. Also, wer auf solche Ideen kommt, der hat sich weit, weit, weit davon entfernt, im Namen eines Interesses, das er hat, gegen irgendeine Sorte Schädigung anzustinken. Der hat sich längst brauchbar, ist der Standpunkt, Umwelt gehört sich geschützt. Also überhaupt nicht für ein geschädigtes Interesse. Sehr brauchbar ist er allerdings für die Politik. Und die hat ihn auch längst entdeckt. Seit einiger Zeit verfolgt uns der sterbende Wald. Ein Gegenstand, das haben wir ja irgendwie mitleiden, wo von vornherein klar ist, es handelt sich hier nie und nimmer darum, dass irgendeine Schädigung von irgendeinem Menschen beklagt wird. Aus der schönen Debatte um den deutschen Wald kann man sich sehr schnell exkommunizieren. Man braucht nämlich bloß den Standpunkt des Interesses zu diesem komischen Wald annehmen. Man braucht sich also bloß erlauben zu sagen, erstens habe ich keine Forstwirtschaft und zweitens gehe ich sowieso lieber in Österreich spazieren. Es sei denn, ihr sorgt dafür, dass ich mir einen Auslandsurlaub nicht mehr leisten kann. Also bleibt mir mit eurem deutschen Wald vom Leib. Verlangt ist, dass wir Deutsche gegenüber dem hohen Wert deutscher Wald erstens unsere Schuld bekennen, auch wir haben gesündigt, und uns Sorgen machen um diesen deutschen Wald. Wie es geht, hat die Bild-Zeitung um Weihnachten wunderbar dokumentiert. Sie hat eine Prominente zum Christbaum gefragt. Da gab es schöne Antworten. Die erste heißt von Shane: Ich kaufe nie einen toten Baum, seit Jahren schon immer einen lebendigen mit Wurzelballen. Ich gebe den Bäumen eine Chance. Also, Herr Schenk, ich wische den Sternen so weit auf. Coolen Kampf dagegen. Den Weihnachtsbaum, den ich nicht nehme, überantworte ich den Waldstern. Was nützt das dem Wald? Coolen Kampf ist für Sterbliche. Gisela Schüter, Schauspielerin. Es ist die Frage, ob ein Verzicht hilft. Selbst hier in Bayern werden Tannen aus Skandinavien angeboten. Also gar keine Deutschen. Ja, und Maria Schell empfiehlt, könnte man nicht den extra gezogenen Weihnachtsbaum als Symbol für den Wald nehmen? Könnte man nicht unter der Tanne sich Gedanken machen, wie der Umwelt zu helfen ist? Genau das hat Zimmermann gemacht. Und unter dem Tannenbaum ist ihm eingefallen, der Katalysator. Ein schönes Beispiel, wofür der Umweltgedanke taugt. Nämlich für Ansprüche auf Opfer von oben an die Leute unten. Der Katalysator gehorcht in puncto Umweltschutz allen politischen Maximen. Erstens, ganz im Unterschied zu einer Rauchgasentgiftung bei Busch, beim Buschhauskraftwerk zum Beispiel, wird die Umwelt als allgemeine Geschäftsbedingung des Kapitals geschützt, ohne dass dem Kapital dadurch Kosten entstehen. Die misst halt nämlich der Endverbraucher. Zweitens dient das auch noch unmittelbar einem notleidenden Wirtschaftszweig der Forstwirtschaft. Drittens ist dem Herrn Zimmermann aufgefallen, wenn wir den Katalysator, der ja die Kosten für die Produktion erhöht, allgemein verbindlich machen, also für deutsche wie für ausländische Automobilproduzenten als allgemeine Konkurrenzbedingung festlegen, dann bleibt dem Endverbraucher kein Ausweg mehr. Dann ist nämlich eine allgemeine Steigerung des Preisniveaus qua Gesetzeskraft verfügt. Eine Steigerung des Preisniveaus, die, wenn sie allgemein ist, denen nützt, den Kapitalisten nämlich, die die Preise relativ wenig steigern, die also schon über die rationalisierten Produktionsmittel verfügen, um diesen Cut kostengünstig zu produzieren. Viertens, damit dem Endverbraucher auch wirklich kein Ausweg bleibt, machen wir die Altautos teurer, sodass auch noch ein weiterer guter Zweck erfüllt ist, nämlich die Staatskasse füllt sich. Also, die Forstwirtschaft profitiert davon, die Autoindustrie, die Bundesdeutsche profitiert davon, und drittens die Staatskasse. Und viertens, wir alle dürfen unseren Wald schützen. Fazit. Der Wert Umwelt, dieses schützenswerte Gut, ist von vorne bis hinten ein einziger Anspruch an die Leute, sich im Verzicht zu üben. Eine einzige Kritik an allen möglichen Bedürfnissen. Deswegen ist Umwelt zu einem Lieblingsargument der großen Politik geworden, wenn es darum geht, neue Opfer durchzusetzen. Jetzt erzählt der Rolf was über Heimat. Wenn es irgendwas gibt, dann müsst ihr euch zu Wort nehmen. Mit dem zweiten Begriff Heimat verhält es sich ein bisschen anders als mit dem Begriff Umwelt. Heimat ist keine irgendwie eine linke Erfindung oder Erfindung kritischer Menschen. Der Heimatgedanke ist viel älter und steht bei kritischen Menschen zunächst einmal unter einem Verdacht. Der Heimatgedanke wird in Verbindung gebracht von kritisch gesonnenen Menschen mit reaktionären Trachtenvereinen, Schlesierverbänden, mit einem aggressiven Nationalismus, der den Heimatgedanken für Kriegsziele benutzt hat. Das ist sicher auch nicht von der Hand zu weisen, dass nicht wenige Leute für Hitler in den Krieg gegangen sind mit dem Gedanken, wir verteidigen unsere Heimat. Seltsamerweise wollen aber Leute, die diesen Verdacht haben, die Frage nicht stellen, warum der Heimatgedanke für diese Sorte Nationalismus und Kriegspropaganda tauglich ist. Die übliche Auffassung kritischer Menschen dazu heißt, der Faschismus, der Krieg, hat den Heimatgedanken politisch missbraucht. 1929 hat Tucholsky in einem Buch Deutschland, Deutschland über alles geschrieben, in allen Gegensätzen steht, unerschütterlich, ohne Fahne, ohne Leierkasten, ohne Sentimentalität und ohne gezücktes Schwert, die stille Liebe zu unserer Heimat. Er hat also gemeint, die Heimatliebe an und für sich ist etwas Gutes, Menschliches. Und erst durch den Missbrauch, durch die großen Führer der Nation, kommt sie in Verruf und wird in Misskredit gebracht. Heutige Linke gehen so weit, diesen Heimatgedanken selber fortschrittlich zu pflegen. Und es ist der Alt-KW-Wähler Joscha Schmierer, der sich mittlerweile in die Grünen transplantiert hat, dem wir den Spruch verdanken, hier sich wehren heißt die Heimat ehren. Ich möchte dagegen eine These vertreten, die ich dann im Folgenden einlösen will. Heimatliebe, und darin täuscht sich Tucholsky und Schmierer noch ganz anders, ist nichts anderes als eine Form des Nationalismus. Ich will sagen, Menschen, die den Gedanken Heimat pflegen, haben in diesem Gedanken beschlossen, dass sie im Ernstfall auch ihrer Nation folgen, wenn sie den Krieg befiehlt. Und zwar mit dem Argument, die Heimat gehört verteidigt. Dafür stehe ich ein, auch als Soldat. Warum das so ist, will ich erläutern. Zur Annäherung ans Thema zunächst ein kleiner Ausflug in die Literatur. Ein weithin unbekannter Dichter namens Arnold Hau hat sich versucht, in einer Ergänzung von Platons Gastmahl. Es muss da also irgendwann mal eine Diskussion gegeben haben, an der Sokrates beteiligt war, die aber nicht vollständig überliefert war und die Arnold Hau wie folgt ergänzt. O weiser Kythos, begann Sokrates, sage mir, was ist schlimmer, Durst oder Heimweh? Zweifellos Heimweh, versetzte Kythos. Warum, fragt Sokrates, meinst du nicht auch, dass das Heimweh eines Menschen würdigeres Gefühl ist als der Durst, den der Philosoph gering achten sollte, da er ihm von der Natur aufgezwungen wird? Das meine ich zweifellos auch, erwiderte Kythos. Du erstaunst mich, entgegnet Sokrates. Wie kann dasselbe Gefühl zugleich würdiger und schlimmer sein? Denn ist es nicht so, dass das eine das andere ausschließt? In der Tat, so ist es, mein Sokrates. Nur, oh Kythos, wenn es sich so verhält, wäre es dann nicht richtiger zu sagen, dass das Heimweh das würdigere, der Durst aber das schlimmere Gefühl ist. Das wäre ohne Frage richtiger, o weiser Sokrates. Da du dies nun eingesehen hast, o mein weiser Kythos, wäre es dazu viel verlangt, wenn du aufstehen würdest und danach schautest, ob sich irgendwo noch etwas zu trinken hätte. Wie ich sehe, ist die Rundschale leer und wer glaubst du, wird eher Gefahr laufen, Durst zu leiden? Derjenige, der etwas zu trinken hat, oder derjenige, der sich schon gut mein Sohn hat. Eine kleine Anekdote, die kopiert ist um einen Spruch, den man etwas ernster nehmen muss. dieser Spruch heißt, Durst ist schlimmer als Heimweh, verwandt einem ähnlich lautenden, der da sagt, es gäbe Menschen, die hätten mehr Angst als Vaterland. Ironisch gemeinte Sprüche, die aber doch ein erstes Licht werfen auf den Heimatgedanken. Die Ironie, Durst ist schlimmer als Heimweh, die auch jeder als Ironie versteht, will ja in Wahrheit sagen, wir sind uns doch einig darin, dass Heimweh ein nicht steigerbares Gefühl ist. Dass es also das höchste, erstrebenswerteste ist, Heimat. So dass also der Mensch am meisten leidet, wenn ihm die Heimat und nicht wenn ihm das Bier entzogen ist. Beschlossen liegt in diesen ironischen Bemerkungen eben das, Heimat ist das Wichtigste für den Menschen überhaupt. Und andererseits stellt man fest, dass einem wofür ist die Heimat so wichtig, nie recht angegeben wird. Denn auch das gehört so zum Katalog der Spruchweisheiten, dass man die Entgegnung bekommt, die Heimat lernt man erst schätzen, wenn man sie verloren hat. Ein seltsames Ding also, die Heimat, bei der man offenbar keinen Vorzug angeben kann, dann, wenn man sie hat. Und andererseits soll sie doch das Wichtigste sein, was der Mensch überhaupt hat. Was also ist sie, die Heimat? Eine Bemerkung zu der Frage, wie kommt man zu seiner Heimat? Der Ort, wo man aufwächst, wo man arbeitet, die Region, in der man lebt, die hängt von allerlei Wechselstellen ab. Zunächst mal hängt sowas am Wohnsitz der Eltern, wo man selber aufwächst. Dann irgendwann stellt sich die Frage, wo gibt es eine Fabrik, wo der Mensch Arbeit findet? Und auch daran entscheidet sich, wo es den Menschen hin versteckt. Ob er im Ruhrpott arbeitet oder in Bremen auf der Werft. Und schließlich noch ein drittes. Wenn dann so der grobe Standort festgelegt ist mit dem Arbeitsplatz, entscheidet noch einiges der Wohnungsmarkt. Wo kann sich ein Mensch, der von Lohn leben muss, den Mietzins leisten, den Grundbesitzer verlangen? Daran hängt die Frage, ob man in Oberneuland im Grünen wohnt oder in der Neuen Fahr in einer Sozialwohnung. Man hat also schon ein erster Blick auf die paar Umstände, die eine wichtige Rolle dafür spielen, wo es einen Menschen hin verschlägt, zeigt, die Heimat, der Platz, wo man aufwächst und lebt, den können sich die allermeisten nicht aussuchen. Ein zweites schließlich, was hat man von der Heimat? Oder in ihr? Zunächst mal in ihr. Was man in ihr hat, das hängt ganz maßgeblich davon ab, was der Mensch in seinem Geldbeutel hat. Davon hängt ab, welche Genüsse er sich in seinem Leben leisten kann, ob er sich eine schöne oder nur eine schlechte Wohnung leisten kann. Sehr viel ist schon damit entschieden über die Lebensqualität eines Menschen. Und für die allermeisten ist leider ein zweites entschieden. Für die allermeisten Menschen ist entschieden, zu ihrem Nutzen, für die Gestaltung ihres Lebens kommen sie nur dadurch, dass sie sich für andere Leute, für Eigentümer, für Fabrikanten eben, nützlich machen. Und da die den Lebensunterhalt eines gewöhnlichen Menschen vom Standpunkt ihres zu erzielenden Gewinns wie eine Kost behandeln, berechnen, ist es mit diesem Nutzen nicht zum Besten bestellt. Man merkt also, Heimat, der Ort, wo ein Mensch lebt, gründet nicht auf einen freiwilligen Entschluss des Menschen, hier möchte ich sein, sondern ist allerlei ihm auferlegten Notwendigkeiten untergeordnet. Und zum Zweiten, Heimat ist auch für die allermeisten nicht der Ort, wo sie ihren Vorteil haben, wo es ihnen gut geht, wo sie ihren Nutzen haben, sondern für die allermeisten der Ort, wo sie benutzt werden. Trotzdem, bei Heimat werden die allermeisten rührselig. Was ist dran an dir? Es werden selbst kritische Liedermacher beim Heimatgedanken rührselig, so wie der Herbert Grönemeyer, der eine Hymne auf Bochum geschrieben hat, die so in der ersten Zeile anhebt mit dem Satz, Bochum, du bist grau in grau, aber du bist eine ehrliche Haut, gibst dich ganz ungeschminkt. Eine seltsame Form der Liebeserklärung, weil sie im privaten Leben undenkbar wäre. Da gibt es zwar Kritik an hässlichen Schachteln, die sich mit Schminke tarnen, aber nie das Umgekehrte, dass man einer hässlichen Schachtel deswegen seine Liebe erklärt, weil sie es gar nicht erst mit Schminke verdient. Dergleichen ist aber bei mir das von Heimat durchaus üblich. Beim Namen genannte Misshelligkeiten, abstoßendes Äußeres, wie in diesem Liedchen, können den Heimatgedanken nicht ins Wanken bringen, sondern werden sogar als Beleg der Liebe zur Heimat angeführt. Was ist es denn, was für gewöhnlich ein Mensch für sich selber angibt an Gründen, warum er seine Heimat gern hat? Ich bin im Wesentlichen auf drei gestoßen, vielleicht lassen Sie sich noch etwas erweitern, aber die drei, die ich gefunden habe, die enthalten ein gewisses Prinzip. Was sagt ein Mensch selber? Was schätzt er an seiner Heimat? Den allermeisten wird als erstes einfallen, das Elternhaus und das Heim. Da bin ich groß geworden. Nun mag es zwar durchaus der Fall sein, dass für viele Menschen viele Muttis in der Jugend guten Grießbrei gekocht haben. Also dass sie sowas wie häusliche Verhältnisse vorgefunden haben, die ihnen recht angenehm waren. Aber in der Regel wird doch der Mensch, der ehrlich zurückblickt, auch zugeben, dass das häusliche Dasein von einem gewissen Punkt an von allerlei Ärgerlichkeiten und Zwistigkeiten durchwachsen ist. Also wenn man merkt, dass man auf beengtem Raum mit knapper Haushaltskasse verschiedenste Interessen befriedigen will, bei den Kleinen wie bei den Alten, geht dann in der Regel der Knatsch los, mein Back, dein Back. Dadurch, dass das Erziehungsverhältnis ja ein Gewaltverhältnis ist, wie der Gesetzgeber das vorgibt, in der Regel mit dem Spruch, solange du deine Füße unter meinen Tisch setzt und so fort. Es gibt also da in dem häuslichen Dasein durchaus von einem gewissen Alter ab den sehnlichsten Wunsch, möglichst raus hier. 18, also die Jahreszahl, wahrscheinlich zu meinen Zeiten ein erstrebenswertes Ziel. Das Elternhaus, das Heim, das hier als Grund für die Heimatliebe vorgeführt wird, ist sicher nicht selber das Geliebte. Es wird ein häusliches Glück, wie ich meine, in aller Regel fingiert. Es wird appelliert an eine Vorstellung eines harmonischen häuslichen Beieinanderseins, wo die Menschen sich gegenseitig wohlgesonnen sind und sich versorgen und sich Gutes tun. Diese Vorstellung aber ist gemeint als bloßer Index dafür, darin die Heimatliebe zu schätzen. Es ist so gemeint, man möge sich die Sache mit der Heimatliebe so vorstellen, als wäre man in seiner Heimat aufgehoben, wie in einer Gemeinschaft, häuslicher Gemeinschaft, in der die Menschen sich wechselseitig Gutes tun. Das ist gemeint. Zweites Indiz, dass die Heimatliebe in der Regel begründet. Die Natur wird ganz häufig angeführt. Menschen aus Braunschweig schwärmen vom Elm. Leute in Bremen schwärmen vielleicht vom Bürgerpark oder von den Nordseewellen. Und jedem ist eigentlich klar, aufgrund seiner eigenen Urlaubspraxis, dass er denselben Laub- oder Nadelwald viel weiter südlich findet und dieselben Wellen auch viel weiter südlich am Mittelmeer. Auch hier, meine ich, verhält es sich so wie im ersten Beispiel. Der Wald ist mit Sicherheit nicht der Grund dafür, warum jemand sagt, deshalb liebe ich meine Heimat. Denn das wäre wahrhaftig austauschbar und der Austausch ist ja auch dann und wann richtig gewünscht, im Urlaub einfach anderen Wald mal vor die Flinte zu kriegen. Tapetenwechsel. Drittes Indiz, das gerne angeführt wird für die Begründung seiner Heimatliebe. Sprache und Dialekt. Bayern schätzen Bayerisch, die Kölner ihr Kölsch, die Bremer ihren Bremer Snack. Und vorgestellt mit der Hinweis auf den gesprochenen Dialekt, der einem anheimelnd vorkommt, der einem vertraut vorkommt. So, als würde man sagen, die Gemeinsamkeit, die sich hier in der sprachlichen Eigenart auftut, die will ich als Indiz gewertet wissen dafür, dass es eine Gemeinschaftlichkeit der Menschen an jenem Ort gibt, wo eben dieselben Eigentümlichkeiten der Sprache vorherrschen. Nun mag es zwar sein, dass innerhalb einer Region tatsächlich die Eigenarten der Sprache von den meisten gepflegt werden, also in Bayern wird Bayerisch gesprochen, hier oben die Älteren zumindest, in Niederdeutsch, und hören dann in der Werbung, Horten ist ein ganz anderes Nackt. Gehen dann rein in dieses Kaufhaus und müssen feststellen, diese Gemeinschaftlichkeit war so ernst wieder nicht gemeint, wenn man möchte, dass angesichts der Preise bei Horten dieses Norddeutsche zurückfallen und sagen, so eine Scheiße. Man merkt, die Anspielung auf das Heim, in dem die Menschen gut versorgt werden und sich wohlgesonnen sind, die Anspielung auf eine wohlgefällige Natur, die Anspielung auf die Gemeinschaftlichkeit von Menschen, die sich in einer gemeinsamen Ausprägung des Dialekts ausdrücken soll, sind nicht selber als die liebenswerten Vorzüge gemeint, die man schätzt, sondern sie sind als Indizien dafür genommen, dass man ungefähr das in der Heimat vor sich hat. So etwas wie ein vertrautes Heim, so etwas wie eine schöne Natur, so etwas wie eine menschliche Gemeinschaftlichkeit. Dass es diese Indizien sind, merkt man sofort an folgende. Die drei Kriterien, die ich genannt habe, das gemütliche Heim, die schöne Natur, die Gemeinschaftlichkeit des Dialekts, wird von jedem benutzt, der seinen Heimatgedanken pflegt. Und jeder kommt zu einem anderen Resultat. Die Bayern finden Bayern heimatlich, die Friesen Friesland. Es muss also offenbar sich so verhalten. Immer genau da, wo es einen Menschen hinverschlagen hat, behauptet er, hätte er es dann auch gut getroffen. Es wird nie umgekehrt gefragt. Wo geht's mir wie? Ja, wenn es mir gut geht, da wo ich bin, dann will ich da auch gerne sein. Das mag man dann von mir aus auch Heimat nennen. Nein, die Logik ist umgekehrt. Und Bertolt Brecht hat diese Unterricht schon einmal ziemlich lustig entwickelt in seinen Flüchtlingsgesprächen zwischen zwei Figuren namens Zippel und Kalle. Das Gespräch ist sehr kurz und geht folgendermaßen. Zippel sagt, es ist mir immer merkwürdig vorgekommen, dass man gerade das Land besonders lieben soll, wo man die Steuern zahlt. Die Grundlage der Vaterlandsliebe ist die Genügsamkeit. Eine sehr gute Eigenschaft, wenn nichts da ist. Darauf Kalle. Die Vaterlandsliebe wird schon dadurch beeinträchtigt, dass man die lieben soll, die man heiratet, und nicht heiratet, die man liebt. Warum? Ich möchte zuerst eine Auswahl haben. Sagen wir, man zeigt mir ein Stück Frankreich oder ein fetzen gutes England, ein, zwei Schweizer Berge, das norwegische am Meer, und dann deutlich drauf und sagt, das nehme ich als Vaterland. Dann würde ich es auch schätzen. Aber jetzt ist es, wie wenn einer nicht so sehr schätzt wie den Fensterstock, aus dem er einmal heruntergefallen ist. Darauf sagt Zippel, das ist ein zynischer, wurzelloser Standpunkt, der gefällt mir. Die Unlogik des Gedankens also besteht darin, dass nicht aus wirklichen oder angeblichen Vorzügen des Orts, wo man steht, geschlossen wird darauf, dass man dort jetzt auch seine Heimat haben möchte, sondern genau umgekehrt. Weil ich schon einmal dort bin, wo es mich hin verschlagen hat, will ich diesen Flecken auch als meine Heimat schätzen. Darin liegt eine seltsame Logik vor. Die Logik der Heimatliebe. Die geht so. Die Umstände, die Lebensverhältnisse, in die der Mensch zwangsweise hineingestellt ist, jedenfalls unabhängig von seinem Interesse und Beschluss. Die will der Heimatliebende als ein Lebensmittel für sich begreifen und gut finden. Aber nicht etwa so, dass er diesen Flecken Erde misst an Gesichtspunkten des Geschäfts oder der Politik. nicht so, dass er einmal schaut auf das Verhältnis von Leistung und Ertrag. Wie wird da von der Politik, die er sagen hat, mit den Leuten umgesprungen? Sondern seine Wertschätzung dieses Fleckens Heimat soll sich auf einem ganz privaten Gesichtspunkt gründen. Einem nicht ökonomischen, einem nicht geschäftsmäßigen, nicht politischen. Die Wertschätzung der Heimat soll darin liegen, dass man in ihr so etwas wie eine quasi natürliche Lebensgrundlage hat, die einem das menschliche Zusammenleben ermöglicht und so etwas wie Geborgenheit stiftet, wie man sie angeblich oder wirklich aus dem Elternhaus kennt. Dafür stehen die drei Kriterien, die ich vorhin genannt habe. Die Natur, so etwas wie ein Stück vorgefundener Natur als meine Lebensgrundlage schätze. Sprachgemeinschaft, so etwas wie darauf das menschliche Zusammenleben pflegen. Und die Erinnerung an das Heim, darin ein wohlgeordnetes Miteinander der Menschen zu erleben, wo sich jeder wechselseitig Gutes tut. Es findet also in diesen Gedanken eine Verkehrung statt. Die Wahrheit lautet, dass der Mensch in der Regel und bei den allermeisten für die Verwirklichung der maßgeblichen Zwecke aus Geschäft und Politik anzutreten hat. Im Heimatgedanken wird diese Wahrheit umgekehrt. Alles, was Geschäft und Politik als Lebensbedingungen einrichtet, wird begriffen als bloß äußerliche Voraussetzung für den Oberzweck, Verwirklichung des Menschen, der sich in der Natur, die er findet, mit seinesgleichen, seinen Mitmenschen, einrichtet. Als einzige Leistung in Anführungszeichen der Heimat, die ein Mensch da schätzen soll, bleibt unter dem Strich nur eines übrig. Die Vertrautheit des Menschen mit den Umständen seiner Benutzung. Das kann man sich sehr schnell belegen, wenn man mal prüft, wie Leute über Heimat reden und sich an sie erinnern. Solange der Mensch in seiner Heimat lebt, denkt er in der Regel nicht an sie. Das rührt daher, dass er mit anderen Problemen beschäftigt ist, als da sind Sorgen im Beruf, behalte ich meinen Arbeitsplatz, Sorgen mit der Wohnung der Familie, kann ich mir diese Wohnung noch leisten, brauche ich eine kleinere, die billiger ist. Und in diesen Umständen des Menschen, die seine berufliche Betätigung, das, was er davon hat, an Ertrag betreffen, in diesen Umständen ist die Vertrautheit damit selbstverständlich unterstellt und überhaupt kein Vorzug. Was nützt es einem, dass man den Chef genau kennt, der einen feuert und den Lohn kürzt? Null. Gemeinschaftlichkeit von Bremer zu Bremer würde deswegen in der Regel auch der Mensch nicht pflegen, wenn er nicht über andere Interessen mit einem anderen Bremer in Kontakt tritt. Darüber, dass man an einem Arbeitsplatz steht, Nachbar ist, im selben Seminar hockt und so fort. Die Gemeinschaftlichkeit, die stellt sich erst negativ her, wenn sich die beiden im Urlaub auf dem Autoclub begegnen. Dann winken Bremer Bremer zu. Da merkt man die Abstraktheit der Gemeinschaftlichkeit, hier kommt noch aus demselben Stall. Und die Retrospektive, die Rückerinnerung an die Heimat, besteht nie darin, dass ein Mensch angibt, ja, da hat sich prima gelebt im Ruhrpott oder in München. War das ein Leben in Saus und Braus? Herrlich. Es werden nie materielle Vorzüge dieser Art gepriesen. Sondern wenn sich einer an seine Heimat erinnert, dann immer so wie Klaus Lage. Die Kirche steht immer noch im Dorf. Und da war die Schule, wo ich damals. Und das ist ein 7 AGB, hat nicht gemacht. Die Erinnerung des Menschen, diese immer so nostalgisch eingefahrene, besteht in nichts anderem, als dass er sagt, das, was ich habe tun müssen, das, was ich geleistet habe, war immerhin von mir als etwas geschätzt, in dem ich mich auskannte, das mir vertraut war. Die Rührseligkeit ist nichts anderes, als dass man sich dieser Vertrautheit jetzt enthoben weiß. Es ist also die Heimatliebe, der Aberwitz eines unpolitischen Nationalismus. Unpolitisch darin, dass die Wertschätzung, die der Mensch für den Flecken, wo er nun einmal gerade lebt, anführt, nicht ein Kriterium über die Qualität von Politik, Staat, Wirtschaft bemüht, sondern einen quasi rein privaten Gesichtspunkt, die Natur, die Mitmenschlichkeit der Region ausgedrückt in Sprache und so fort. Es ist aber unpolitischer Nationalismus. Warum? Ich behaupte, Heimatliebe ist ein Gedanke, der den Nationalismus bei einem Menschen voraussetzt. Warum ist das so? Der nationalistische Gedanke, den ein Mensch zu fassen hat, besteht in folgendem Fehlschluss. Man bekommt mit, dass für jede Lebensregung eines Menschen, vom zur Schule gehen, bis zum Arbeiten gehen, bis zum Kindergroßziehen, dass jede Lebensregung eines Menschen unter der Obhut staatlicher Gesetze und staatlicher Aufsicht vollzogen wird. Und tatsächlich ist der Staat mit diesen Gesetzen, seiner Betreuung, der Wirtschaft, der Familie und so fort, die Bedingung für die Lebensführung jedes Menschen. Der kann er nicht ausbüchsen. Der Fehlschluss, den der Nationalist daraus zieht, heißt, insofern der Staat und die von ihm betreute Marktwirtschaft die Bedingungen meiner Existenz sind, müssen sie auch ein für meine Interessen brauchbares Mittel sein. Und insofern sie das sind, muss ich mich als Mensch auch für den Staat und seine Stärke einsetzen, anstrengen. Wie wenig diese Rechnung aufgeht vom brauchbaren Mittel des Interesses, könnten nicht erst Arbeitslose merken, die, weil sie sich für den Profit nicht mehr lohnen, plötzlich ohne Einkommen werden. Dieser Standpunkt des Nationalisten, der ist vorausgesetzt, wenn sich ein Mensch zur Heimatliebe entschließt. Denn was die Heimatliebe tut, ist nichts anderes, als diesen Nationalismus zu versubjektivieren. Er hat dafür zwei Schritte zurückzulegen, der Heimatgedanke. Erstens, eines muss ihm ganz selbstverständlich sein. Die von Ökonomie und Politik vorgefundenen, eingerichteten Lebensverhältnisse, die hat ein Heimatfreund längst als ganz selbstverständliche und nützliche Lebensbedingung abgehakt. Die stehen als solche auch bei ihm nicht mehr in Rede. Soll heißen, den Gedanken des Nationalisten, das ist meine Bedingung, also wird es auch gut sein für das, was ich auf der Welt vorhabe, also bin ich dafür. Diesen Gedanken hat der Heimatfreund längst abgeschlossen. Das, was er tut, ist, die wirtschaftlichen und politischen Bedingungen in so etwas wie einen quasi natürlichen, privaten Gesichtspunkt zu verwandeln. Also zu sagen, ich will mich dem, was man so an Geschäften auf der Welt zu verrichten hat, wofür man sich hat einspannen zu lassen, so gegenübertreten, dass ich es auffasse wie eine natürliche Lebensgrundlage, in der sich die menschliche Existenz und ihr Fortkommen zu bewähren hat. Ganz getrennt von dem Gesichtspunkt Gewalt und Kommerz. Deswegen, weil es um die Verwandlung dieser wirtschaftlichen und staatlichen Bedingungen des individuellen Erfolgs in so etwas wie quasi natürliche Voraussetzungen von menschlichem Leben überhaupt geht. Deswegen ist bei der Heimatliebe das Zielmittel der Natur so beliebt. Also, was kritische Menschen hier anrüchig befinden, ist das Bild vom Ackersmann, der mit seinen Gummistiefeln über die Furchen latscht und das Korn aufsät. Beliebt ist das Bild deswegen, weil darin die Art, wie ein Mensch im Kapitalismus sein Leben fristet, wie das natürliche Verhältnis vorgestellt wird, wo ein Mensch dem vorausgesetzten Boden sein Lebensmittel abbringt. Und natürlich hat dieses Bild etwas Verlogenes. Denn selbst wenn man den Ackersmann 1985 anschaut, gibt es den auch nicht ohne Interventionspreise der EG und ohne Bauernleben, also ohne das Dichtmachen von kleinen landwirtschaftlichen Betrieben, wenn die Milchkontingentierung durchgesetzt wird. Zweitens merkt man, dieser Gedanke, vorgefundene politische und ökonomische Bedingungen zu naturalisieren, ist auch bei den Leuten hartnäckig am Werk, die selbst von Berufswegen mit Natur wirklich nicht befasst sind. Es gibt Leute, die sind im Kapitalismus zu Elektrikern geworden. Die haben aber nichts Sehnlicheres vor, als bei Karstadt einen rührenden Hirsch zu erstehen. Oder eine Alm mit einer sündigen Sennerin drauf. Weil sich in diesem Bild für sie der Inbegriff ihrer Heimatliebe widerspiegelt. Sich das Verhältnis, in dem sie stehen, zu wünschen als eines, wo der Mensch der Natur sein Lebensmittel entnimmt und darin zufrieden und glücklich lebt. Übrigens, damit kein Missverständnis aufkommt über den rührenden Hirschen, über den sich Intellektuelle ja gern mokieren. Intellektuelle Kosmopoliten machen nichts anderes, wenn die nach Italien fahren. Kaum kommen sie auf Elba oder Giglio an, rennen die in den nächsten Hafen und fotografieren. Dann wisst ihr was, immer Fischer die Fischernetze kriegen. Also die Sehnsucht nach dem Motiv, ja, die hat keinen anderen Grund als den von mir genannten. Eine Idylle, eine Harmonie zu entdecken in Lebensverhältnissen, die auch in Italien übrigens. Ne? Matteo. Sich vorzunehmen, wie ein Marx hätte gesagt, wie eine Naturideologie. Also diese Intellektuellen, die wollen einfach nicht, dass der Mensch mit dem rührenden Karstadt hier die Welt zur Idylle erklärt. Die verdonnern die Welt zur Harmonie. So, also, das hat Heimat wieder mit Nationalismus zu tun. Der Nationalismus ist der vorausgesetzte Fehlschluss, um dann die Wertschätzung des Fleckens, der durch die Gewalt definiert ist, als einen zu schätzen, den man wie ein Stück Natur, in dem der Mensch sich umtut, wertschätzt. Es ist also die Heimatliebe sowas, sagte ich vorhin, wie ein unpolitischer Nationalismus, dieser Widerspruch. Und weil das so ist, kommt es manchmal sogar vor, dass die Heimatliebe mit der Nation und ihren Zwecken kollidiert. Und zwar an seltsamen Punkten. Hier vorne an der Weser gibt es ein kleines Kaff, das heißt Bollen. Und wenn man da vorbeifährt zum Spazierengehen, entdeckt da ein kleines Schild, da steht, wir wollen keine Panzertrasse Bollen. Das haben Friedensbewegte unterstützt, diese Initiative, aber zusammengefunden haben sich da einige Bauern, Leute, die so in der Umgebung wohnen. Es gibt also den Protest, keine Panzertrasse Bollen. Das Seltsame ist, dass darin Leute mitmachen, die sicher noch nie auf den Gedanken gekommen wären, die Bundesregierung der Kriegsvorbereitung zu bezichtigen. Darin machen Leute mit, die ganz sicher nicht auf den Gedanken verfallen sind, den Kriegszweck der NATO anzugreifen. Es machen auch Leute darin mit, die sicher nicht zu den potenziellen Privatgeschädigten gehören, denen also ein Stück Wiese genommen, gegen Entschädigung genommen wird, sodass die Panzertrasse drüber gelegt wird. Es machen Leute mit, die behaupten, hier wird ein Stück Heimat zerstört, wenn ihr durch die Wiesen und Auen in Bollen eine Panzertrasse legt. Was stört diese Menschen wirklich? Wenn es nicht der Kriegszweck ist und nicht eine mögliche private Schädigung durch das Legen der Panzertrasse durch einen Privaten. Ich glaube Ihnen die Empörung, aber ich halte sie für sehr verkehrt. Ihre Empörung gilt dem Umstand, dass diese Panzertrasse ein Symbol ihrer Heimatliebe zerstört. Das Symbol nämlich, dass Sie sich für diesen Flecken gerade zurechtgelegt haben. Die Wiesen an der Weser für so etwas wie den Inbegriff des Schätzenswerten an diesen Flecken zu halten, an dem Sie gerade leben. Zweites Beispiel. Schlagt mal den Weserkurier von vorgestern auf. Der Roland hat Streifen im Gesicht. Der Bremer Roland, stand in der Zeitung. Ich bin mir ganz sicher, wenn man den Bremer Roland ans Bein winkelt, gibt es in Bremen, was man nicht vermutet. Aufruhr. Obwohl doch dieser Gegenstand, diese Büste in der Stadt, nicht einmal der Möglichkeit nach in Frage kommt, als ein Gegenstand, der ein privates Interesse schädigt. Woher also die Aufregung, wenn der Bremer Holland, wie ich in der Zeitung gelesen habe, Streifen im Gesicht hat? Wer hat da versagt? Der Streifennetz oder die politischen Parteien? Es ist so 50 zu 50 entschieden worden. Die Empörung gilt nur einem einzigen Umstand. Es haben sich Leute angewöhnt, den albernen Klotz auf dem Marktplatz für so etwas wie das Symbol ihrer Heimatliebe zu nehmen. Den Gedanken ihrer Heimatliebe sind sie verletzt, wenn das Symbol Schaden nimmt. Dritter Punkt, es gibt Aufruhr von Heimatfreunden, wo sie gegen einen nationalen Zweck, gegen einen politischen Zweck, gegen ein Gesetz anstehen. Da sucht man ewig nach Gründen und findet so recht keinen. Es gibt Leute, die wohnen heute in Wanne-Eickel. Früher wohnten davon welche in Wanne und welche in Eickel. Seitdem die Gebietsreform daraus Wanne-Eickel gemacht hat, gibt es immerzu ein Gemecker. Dasselbe in Garmisch-Partenkirchen. Früher wohnten welche in Garmisch und welche in Partenkirchen, heute wohnen sie in Garmisch-Partenkirchen. Es gibt sowas wie den Verwaltungsakt der Gebietsreform. Da bilden sich Bürgerinitiativen, die gegen die Gebietsreform sind, aber nicht deswegen, weil ihnen eine Steuererhöhung im Haus steht. Ist in der Regel gar nicht damit verbunden. Es könnte ihnen doch zweitens auch scheißegal sein, ob sie dieselbe Steuer wie zuvor jetzt in einen Topf abführen, der nicht mehr Eickel, sondern Wanne-Eickel heißt. Jacke wie Hose. Trotzdem findet sich bei den Menschen eine Empörung vor, die ernst ist, die sie selber auch ernst nehmen. Worauf gründet sie? Ich finde wieder keinen anderen Grund. Es sind Leute, die haben sich den durch den Verwaltungsakt sich einstellenden Pferd, das ist jetzt Wanne, zurechtbewegt, die den natürlichen Umkreis, in dem sie sich mit anderen gemein wissen, wo sie ihre Gemeinschaftlichkeit aufgehoben wissen. Wenn das Gebiet per politischen Beschluss erweitert oder verkleinert wird, dann wird es empfunden wie ein Verstoß gegen den Privatpferd. Es ist sowas wie ein Verstoß gegen die gedachte Gemeinschaftlichkeit aller, die in dem Eigentum leben wollen, die jetzt in einen Topf geworfen werden mit Leuten, Eichel, mit denen sie partout in einen Topf schnurren wollen. Es gibt also an solchen seltsamen Punkten tatsächlich einen Konflikt von Heimatfreunden mit politischen Zielsetzungen der Nation oder hier auf kleinerer lokaler Ebene mit einfachen Gesetzen der lokalen Regierung. Bloß, eines ist klar, Aufstände werden aus dem heimatliebenden Protest nie. Der hat nämlich den seltsamen Widerspruch an sich, dass er Folgendes als Protest vorträgt. Voller Empörung sagen die Leute, ich lasse mir doch das Material meines fraglosen Dafürseins nicht streitig machen. Einen Menschen also, den die Verhältnisse dieser Heimatgedanke, warum Heimat ein so brauchbares Schlagwort für die Kriegspropaganda ist. Denn eines liegt im Heimatgedanken eines Menschen beschlossen. Wer die Heimat liebt, der hat über den Flecken Erde, wo er liebt, lebt und liebt, beschlossen, dieser Flecken Erde ist verteidigenswert. Denn er erachtet ja darin so etwas wie seine menschliche Existenzbedingung schlechthin. Wenn der Staat ihm also einen äußeren Feind vorführt, dann wird dieser Mensch seine Heimat verteidigen, weil er sie ja für verteidigenswert hält, und sogar noch der staatlichen Feindschaftserklärung, die ganz woanders ihre Gründe haben mag, noch eine private Übersetzung hinzuliefern. Der Heimatfreund, der wird nicht die NATO verteidigen gegen die Russen. Die Friesen werden ihre Nordseewellen und ihre Marschen gegen die Russen verteidigen. Und die Bayern ihre sündigen Alpen. Jeder eben das, was er für das Schätzenswerte an seinen Flecken Heimat erklärt hat. Dass so ein Mensch also auch noch sein eigenes Leben für den Akt des Krieges in die Schanze haut, ist dem Heimatfreund eine durchaus vertraute Abstraktion von seinen Interessen. Denn er hatte sich ja bereits für die Heimatliebe entschieden, ohne überhaupt einmal zu prüfen, was habe ich davon, nutzt es meinen Interessen oder nicht. Er hatte sich gegen den Misserfolg jedes Interesses zur Liebe seiner Heimat gegenüber entschieden. Dann wird er wohl auch noch die letzte Abstraktion bringen und von seinem Interesse am Leben Abstand nehmen, wenn der Flecken, der ihm das Leben wert ist, verteidigt werden soll. Diese Konsequenz des Heimatgedankens, er ist ein brauchbares Mittel für die Kriegspropaganda eines Staates. Diese letzte Konsequenz haben Linke gespürt und die schmeckt ihnen nicht am Heimatgedanken. Aber nicht deswegen, weil sie den Heimatgedanken und seinen schädlichen Fehler erkannt hätten, sondern umgekehrt. Sie möchten die logische Konsequenz des Heimatgedankens. Da kommen doch Nationalisten und Patrioten raus, die in den Krieg ziehen, wenn es drauf ankommt. Sie möchten diese politische Konsequenz des Heimatgedankens vom Heimatgedanken selber abgetrennt haben und den als etwas Gutes und Anständiges pflegen. Als Beleg dafür habe ich mitgebracht einen Aufsatz von den Grünen, der heißt: Mit den Grünen, Doppelpunkt, Heimat bewahren und verwirklichen. Ideologieanfällige Begriffe, und Heimat ist sicher ein solcher, sind nicht in der Weise zu bewältigen, dass sie programmatisch ausgeklammert werden. Mein Vorschlag besteht darin, in eine öffentliche Auseinandersetzung um den Begriff Heimat einzutreten und den Nachweis zu führen, dass Heimat ein ökologischer, ein pazifistischer und ein demokratischer Begriff sein kann, wenn er befreit wird von dem Schutz, den die Geschichte auf ihn abgeladen hat. Hier liegt die verkehrte Logik vor, die ich eingangs erwähnt habe. Der Heimatgedanke ist ein nationalistischer Gedanke, der den Staatspferch, in dem ein Mensch lebt, wie einen Naturstall lieb hat. Diesen Inhalt des Heimatgedankens, der deswegen auch zur Verteidigungsbereitschaft des Menschen für die Nation führt, diesen Inhalt will der Linke als Missbrauch des Heimatgedankens verharmlosen. Übrigens, im Widerspruch dazu zu seinem angegebenen Programm, dass Heimat nämlich sehr schnell Krieg hurra heißt, muss der Mensch offenbar noch wissen, deswegen will er den Heimatgedanken festgelegt haben, auf Demokratie und Pazifismus. Also auf das, was er für das schiere Gegenteil von Nationalismus, Aggressivität nach außen hält. Was er damit allerdings tut, wenn er den Heimatgedanken als Demokratie und Pazifismus pflegt, ist, dass er in der Heimat so etwas wie einen alternativen Nationalismus verankert sehen will. Denn er nimmt hier mit seiner Forderung nichts anderes vor, als dass er behauptet, Demokratie, das ist dasjenige, worin sich der Mensch heimisch zu fühlen hat. Und in dieser Aufforderung, so Heimat aufzufassen, hat er bereits die Abgrenzung gegenüber jeder anderen Sorte politischer Herrschaft vorgenommen, die dann logisch dazu führt, vom Standpunkt der demokratischen Heimatliebe erst einmal alles andere, von dem sie abgegrenzt ist, argwöhnisch zu beäugen. Er fordert geradezu heraus mit diesem Begriff, was er vermieden haben will, sich erst mit Heimat, Vaterland zu identifizieren, dann auch alle anderen als Fremdlinge und potenzielle Schädlinge zu blicken, denen man dann im Ernstfall den Knüppel ansah. Bloß diese Konsequenz, die kriegsgefährliche Konsequenz aus dem Heimatgedanken, will der Linke vermieden haben und zu dem Zweck legt er eine neue Definition von Heimat vor, dass sich die beiden liegen. Der Heimatgedanke auf Grün funktioniert in 5 Schritten, die müsst ihr mal erleben. Erstens. Heimat ist die als zuverlässig erfahrene und verstandene Grundlage, ist jenes Urvertrauen des Kindes in die Verlässlichkeit der Welt. Hier wird schon schwindlig, wenn einer mit Urvertrauen anfängt. Das Verlangen an den Menschen, das hier gerichtet wird, heißt Urvertrauen, ohne H. Das heißt, ohne Prüfung der Nützlichkeit der Welt für seine Interessen so zu tun, als könne er so auf sie vertrauen, als sei sie nützlich. Von wegen also erfahrene Verlässlichkeit der Welt. Der hat nicht erfahren, dass die Welt gut für ihn ist. Umgekehrt braucht er Urvertrauen, weil er gegen alle schlechten Erfahrungen auf dem Standpunkt stehen soll, es hat seine Richtigkeit mit dem Scheißdorf, in dem ich lebe. Zweiter Schritt. Diese Abstraktion vom Interesse, fühl dich heimisch, wurscht, wie es dir da geht oder sonst was, teilt diese Definition mit dem ganz stinknormalen Heimatgedanken. Zweitens. Heimat ist der Teil der Welt, der mir in besonderem Sinne anvertraut ist, für den ich in besonderem Maße Verantwortung habe. Kaum wird in Schritt 1 die Heimat als ein Mittel des Menschen vorgeführt, unentbehrlich für seine Existenz. Wird schon in Schritt 2 gesagt, ja, dafür muss der Mensch seiner Heimat dienen, er hat für sie Verantwortung zu übernehmen. Auch das teilt diese Definition mit dem ganz stinknormalen Heimatgedanken. Schritt 3, versucht es mit einem Unterschied. Drittens heißt, Heimat hat keine festen Grenzen, sondern einen mit dem Heranwachsen der Persönlichkeit sich ausweitenden Horizont. In vielen Fragen wird die Stadt oder die Region, in der ich aufgewachsen bin, mein heimatlicher Bezugspunkt sein. Aber in anderem Sinne kann es so weit gehen, dass ich jeden blauen Planeten als meine Heimat betrachte. Etwa wenn ich an die Ausrottung der Wale denke oder an die Rodung des brasilianischen Urwalds. Man kann sich vorstellen, dass konzentrische Kreise den Menschen umgeben, wobei das Verantwortungsgefühl umso stärker ist, je enger der Kreis gezogen ist. Ja. Das ist ein abenteuerlicher Gedanke. Zunächst einmal wächst die Verantwortung des Menschen für seine Heimat mit dem Alter und nimmt ab mit dem Quadrat der Entfernung. Man muss sich also die Sache so vorstellen, dass erst der voll entwickelte Opa die Verantwortung für den weit entfernt liegenden brasilianischen Urwald übernimmt, dem aber andererseits auch wieder scheißegal ist, weil er so weit weg liegt. Man merkt, es ist ein seltsames Gefummel. Einerseits zu behaupten, der Mensch soll sich mit einem Gebiet namens Heimat identifizieren. Andererseits, das soll aber auch wiederum die ganze Erde sein. Es ist das Bemühen, Heimat abzugrenzen, ohne eine Grenze angeben zu wollen. Und warum das so ist, erfährt man eigentlich bloß in Schritt 4. Viertens heißt, diese Offenheit der Grenze von Heimat ist sehr wichtig. Markiert sie doch den Kontrast zu einem anderen Begriff, der hier leicht ins Spiel kommt. Das Vaterland. Für das Vaterland hatte man zu sterben und zu töten. Den Linken ist also eingefallen. Der Heimatgedanke ist eine Abgrenzung des Menschen, die er da vornehmen soll, von allen anderen, die ihn umgeben. Er soll einen Fleck und Erde als seine Existenzbedingung schätzen und ihn deswegen verteidigenswert finden. In dieser Abgrenzung liegt sofort der Gesichtspunkt der Feindseligkeit allen anderen gegenüber. Den aber will der Grüne vermieden haben und sagt deswegen, das Ganze ist ein geschlossenes Gebiet mit konzentrischen Kreisen. Es ist also der Wunsch hier am Werk, dass man partout einen scharfen Schäferhund will, der nicht beißt. Schritt 5. Das Recht auf Heimat kann immer nur das Recht sein, sich die Welt heimatlich zu machen. Niemals kann daraus das Recht abgeleitet werden, anderen Menschen Heimat streitig zu machen, noch viel weniger einen Krieg anzuzetteln. Den historisch schwierigen und komplexen Fragen der Heimatvertreibung und Umsiedlung unter Stalin, Afghanistan, Deutsche und Juden im Dritten Reich, wird man damit natürlich nicht gerecht. Darf Krieg nicht heißen, darf nicht Krieg zur Konsequenz haben, das nicht. Aber Heimatvertreibung, ist es nicht so etwas Ähnliches wie ein Kriegsgrund? Nochmal, unlogisch ist es eigentlich von meinem ganzen Definieren der Heimat aus. Heimat hat er definiert als eine offene konzentrischen Kreise, die potenziell die ganze Erde ist. Wenn nun der Mensch sich entschließt, die ganze Erde als seine Heimat zu nehmen, dann kann es den Leuten wirklich wurscht sein, wo sie gerade wohnen, wenn sie überall heimisch sind. Der Grüne sieht es aber nicht so. Der weiß sehr genau, die Wahrheit, also die reale Existenz seines Begriffs Heimat, die Abgrenzung eines Fleckens, wo der Mensch wohnt, von anderen, die reale Existenz davon, gibt es in der Welt als Nation, als Staat. Er denkt also seinen Heimatgedanken von vornherein als einen Teil von Nationen und wie die sich aufeinander beziehen mit ihrer Feindseligkeit. Die aus diesem Streit der Nationen sich ergebenden Feindseligkeiten, die sind, die aus dem Heimatbegriff des Grünen nie und immer folgen würden. An die denkt er. Und die hat er mit seiner Betrachtung Heimatvertreibung und Recht auf Heimat jetzt aufgefasst wie ein Mensch, der sagt, ja, das geht nicht. Wenn Staaten Krieg machen und irgendwo Leute rauswerfen, dann haben die Leute, die rausgeworfen worden sind, so etwas wie ein naturhaftes Recht darauf, dass dieses Unrecht wieder gut gemacht wird. Mit dem Heimatgedanken hat ein Grüner mit Sicherheit keine Schwierigkeiten, im Namen des Heimatrechts der Afghanen eine harte Hand gegen die Russen zu verlangen. Der fordert also geradezu, was er mit seinem Heimatgedanken vermieden haben wollte. Letztendlich gibt es dann noch das Bekenntnis dazu, dass es sich zwar um eine andere Definition des Heimatbegriffs handelt, den der Grüne da gibt, dass er aber dasselbe meint, wie der gewöhnliche Mensch, der zu seinem Land oder zu seiner Stadt Heimat sagt. Dazu gibt es folgende kurze Kommentierung eines faschistischen Theoretikers zur Heimat, Spranger, und eine Kritik an Marxisten. Die Grünen schreiben da so: Während einerseits Spranger als Vorbild des strukturkonservativen Menschenbildes Heimat so fasst, dass es die umfangenden, seelisch schützenden Kräfte des Bodens sind, an die der Mensch sich anzupassen habe, und dabei unterschlägt, dass es doch vor allem die Menschen selbst sind, die die Heimat ausmachen. Löst andererseits die orthodoxe marxistische Philosophie die konkrete Heimatlichkeit vollständig auf in die Utopie jenseits der Entfremdung, stellt die konkreten Verhältnisse des Menschen als vollkommen entfremdet, vollkommen nicht erhaltenswert, jenem utopisch gedachten bei sich zu Hause sein gegenüber, macht also so die Heimat zu jenem ganz anderen Fremden und wird dann in der Praxis nicht mit der Tatsache fertig, dass den meisten Menschen der Spatz in der Hand lieber ist als die Taube auf dem Dach. Also ein ganz gewundener, spiralförmig angelegter Gedanke, der sagen will, wir haben in 5 Schritten eine große Definition gemacht, die die Kriegskonsequenz aus dem Heimatgedanken vermieden haben will, aber die Abgrenzung und die darin beschlossene Feindseligkeit im Heimatgedanken beibehält. Und das hat sein gutes Recht, dieses Verfahren, sagt jetzt der Grüne, weil so sind doch die Menschen. Die Menschen sind doch so, dass sie zu ihrer Heimat sagen, die habe ich lieb. Die also ihre Heimat liebenswert finden, sie also auch verteidigen wollen. Statt den Fehler dieses Gedankens anzugreifen, sagt der Grüne, nur das ist doch klar, dass die Heimat verteidigenswert ist. Die Menschen haben eben lieber die Spatzen in der Hand als die Tauben auf dem Dach. Pflegt also dem beliebten linken Toppers, man muss das Volk immer da abholen, wo es steht. Kaum sind sie da, fühlen sie sich schon sauwohl. Der Heimatgedanke ist der Treffpunkt, der logische Treffpunkt für Linke und Grüne. Für die Grünen deswegen, weil in diesem Gedanken das Ideal der Dienstbarkeit eines Menschen ohne Anspruch gegenüber der Natur, das Material abgibt, mit dem die Heimatliebe so ausgemalt wird. Da fühlt der Grüne sich sofort zu Hause. Und der Linke wegen folgender Überlegung. Linke sind vor vielen Jahren mal angetreten mit der Behauptung, naja, das Volk, die arbeitenden Klassen vor allen Dingen, ist betroffen durch den Profit und das Kapital. Das Kapital sät Elend unter den Massen. Statt nun Argumente dafür zu liefern, wie diese Betroffenheit da gemacht wird, von Lohnarbeitern. Was man dagegen zu unternehmen hat, haben die Linken damals gemeint, der vorgeführte Ausdruck der Betroffenheit, wie viel können wir denn zeigen, die Gebeuteten sind, ist der Argumentersatz. Man sagt nicht, das Kapital bekommt ihr nicht, also sei dagegen. Man sagt umgekehrt, du kannst auch dagegen sein, gegen das Kapital. Denn schau mal, wie viele Betroffene es davon gibt. Die Verwandlung, ein Ausdruck der Betroffenheit in Gestalt der Masse, der Anzahl der Menschen vorzuführen und so etwas für ein Argument zu halten, das andere überzeugen soll, ist der Fehler alter Linker gewesen. Und der Fehler besteht darin, dass hier nicht mehr eine Kritik gegen das Kapital verbreitet und durchgesetzt werden soll, sondern dass die Berechtigung einer Kritik gezeigt werden soll. Berechtigung durch die Masse der vorgeführten Betroffenen. Und der Gedanke, der hat was Antimaterialistisches. Der will mir nicht sagen, das mache ich, die Kritik am Kapital, nicht meinetwegen. Das macht man nicht wegen eines Interesses, das geschädigt ist, sondern man darf diese Kritik üben, der anderen wegen. Der anderen vielen Betroffenen wegen. Und nach der anderen Seite hin ist der Fehler des Gedankens, wenn Betroffenheit vorführen ein Argument wäre, das irgendeinen maßgeblichen Menschen in der Republik, sagen wir den Kohl oder den Flick, erschüttern würde, dann gäbe es die Betroffenheit längst nicht mehr. Wenn ein Kohl darüber erschüttert wäre, wie es zugeht in, sagen wir, einem Obdachlosenviertel in Bremen oder irgendwo in der Republik, wenn ein Weltpolitiker darüber erschüttert wäre, wie Menschen in Slums verhungern, ja, dann wäre alles längst passé, wäre es abgeschafft. Der Fehler also ist, mit dem Vorführen dieser Betroffenheit so zu tun, als wäre die Kenntnisnahme von Opfern für den Menschen und den politischen Führer zudem schon der hinreichende Grund, dergleichen abzustellen. Stattdessen kennen diese Leute lauter Notwendigkeiten und Zwecke, warum sowas leider unumgänglich ist. Linke haben also mit dieser Tour ihres Protests keinen Erfolg gehabt. Sie haben feststellen müssen, na, der Ausdruck, dieser massenhafte Ausdruck der Betroffenheit, die Menschen werden durch die Lohnarbeit gebeutelt, der ist ausgeblieben. Und sie entdecken ihn gleichzeitig anderwärts. Während der massenhafte Ausdruck der Betroffenheit des Lohnsystems ausbleibt, entdecken Linke eine Bewegung gegen Baumsägen und schließen daraus, ja, wenn sich Betroffenheit immer in den Ausdruck schafft, dann nehmen wir doch die. Da haben wir wenigstens einen Ausdruck. Zwar nicht mehr für dasselbe Ziel, aber ein Ausdruck ist es. Massen sind es. Sie haben also mit ihrem Erfolgsargument, die vorgeführte Masse der Menschen, soll das überzeugende Argument sein für das Ziel über Bord geworfen und sich auf die Seite von Einheit und Masse geschlagen. Und haben sich im Heimattitel mit Grünen wie reaktionären Menschen getroffen. Heimat, ein Titel, der deswegen so geeignet ist, weil er von vornherein allseits geteilt wird, den teilen die Hupkas vom Schlesierverband, genauso wie Studenten und Grüne. Es ist nur ein Problem. Jetzt ist man sich einig und kann sich von Kohl nicht mehr unterscheiden. Dann muss man einfach das Wort neu definieren. Ich will also sagen, das eingangs von mir zitierte Sprüchlein von Joscha Schmira ist keine Entgleisung der Linken. Dass die sich in diesem verkehrten nationalistischen Gedankengut Heimat wohlfühlen, hat seinen Grund im berechnenden Opportunismus des Erfolgs des linken Protests, wie es ihn einmal gab. Geblieben davon ist die Pflege des gemeinsamen Gedankenguts, zu dem sich dieser Opportunismus vorgearbeitet hat. Und das gemeinsame Gedankengut hat in Heimatliebe heute einen seiner hervorragenden Werte, einen so hervorragenden Wert, dass Heimat sogar von Linken als lebendiges Gut praktiziert wird. Drei Beispiele für linke praktizierte Heimatliebe. Erstens, die Methode Sperrmüllsofa an der Uni. Es gibt Leute, die kommen morgens in die Uni nehmen Sie einen Pinsel und schreiben auf eine Wandzeitung, wir halten das nicht mehr aus. Beton, Kälte. Eine seltsame Form des Urteilens, weil Sie die Städte des Geistes nicht an ihren Aufgaben und Zwecken überprüft und misst, sondern die Uni so ungefähr wie ein missratenes Wohnzimmer betrachtet. Folglich also auch gar keinen Befund abgibt über das, was eine Universität ist, sondern eine Absicht zum Besten. Und diese Absicht heißt, wenn ich schon einmal hier sein muss, dann will ich mich darin auch heimlich einrichten. Also, Sperrmüllsofa auftragen, rein in den Stuga-Raum. Und jetzt soll man wegen des Sofas, das nicht sonderlich bequem sein muss, für die Betonunie sein. Die hat damit an Gemütlichkeit zugenommen. Ein kleines Stück praktizierter Heimatgedanke wäre so vor 5, 6 Jahren viel mehr in Mode waren. Da standen die Diener noch im Foyer. Heute ist die Tour ein wenig raffinierter. Die heimatsuchenden Studenten an der Uni gehen heute etwas methodischer vor. Die finden nie die Heimat, sondern die suchen sie dauernd. Ein Beispiel aus einer der letzten Ausgaben des Treibsand, das Magazin, das der ASTA der Universität herausgibt, über Probleme von geistig Heimatvertriebenen. Worüber schreiben? Über die Lage? Unsere Köpfe sind wie Stein. Es will nicht fließen. Die Lage selbst ist wie Stein. Es scheint, man könne nur noch Steine aneinander reihen, um sie dann aufzurollen. Reihen zwei ausgewachsene Studenten in einem Studentenmagazin. Und man entnimmt hier diesen geschliffenen rhetorischen Spiel, dass eine Metapher ins Spiel gebracht wird. Man soll sich die Uni sowas, an sowas denken wie eine steinige Einöde, in der der Mensch einfach nicht gedanklich verwurzeln kann. Nun wird man aber kritisch anmerken müssen, dass diese Autoren an ihrer Heimatvertreibung nicht ganz schuldlos sind, weil wenn sie immerfort Stein auf Stein häufen, muss man sich hinterher nicht wundern, wenn nichts fließt und die Uni nicht nach dem eigenen Bilde wird. Was ziehen wir daraus für Konsequenzen, dass hier nichts fließt und Stein auf Stein getürmt wird? Die Konsequenz am Schluss des Aufsatzes heißt, wenn irgend möglich so zu bleiben, wie man ist, damit könnten wir uns schon abfinden. Hätten wir den Eindruck, das Leben hätte einen anderen Ort gefunden. Das sind also Leute, die sind der festen Überzeugung, was es ist. Das kann man auch so lassen, wie es ist. An uns hätten wir nichts auszusetzen. Wir fühlen uns recht wohl. Aber wir vermissen etwas, das es nicht gibt. Das nennen sie etwas emphatisch, das Leben an einem anderen Ort. Und hier merkt man die intellektuelle Technik des Heimatgedankens. Die Leute würden sagen, wie banal. Der Mensch hängt sich einen rührenden Hirsch an die Wand, schätzt seinen Odenwald, findet also irgendeinen Gesichtspunkt dieser Art und behauptet, das sei jetzt der Inbegriff seiner Heimatliebe. Das finden die banal. Sie dagegen legen einen Gesichtspunkt des sich heimisch fühlens an, der so total ist, Leben heißt er, echtes Leben, wo gibt es das? Der so total ist, dass er an keiner bestimmten Regung des Lebens mehr, an keinem bestimmten Interesse des Lebens mehr sagen will, hier ist einmal ein Bedürfnis befriedigt, sodass ich sagen möchte, deswegen kann ich mich auch da wohlfühlen, wo ich bin. Der Gedanke, echtes Leben müsste irgendwo pulsieren, der ist so total, dass er nicht einlösbar ist. Und er soll auch nicht sein. Das hat nämlich etwas für sich. Man ist nämlich auf diese Weise nicht einer vom Brot und Korn des Louis Trenker. Man gehört nicht zu den Lederhosen-Mexen, die als reaktionär erschienen ist. Man ist einer, der mit dem Gedanken, ich würde mich nur heimisch fühlen, wo es das echte Leben gibt, kritisch gegenüber jedem steht, der sagt, das finde ich zum Beispiel heimatlich. Der hat an allen Kritik und ist nur von einem getrieben, von der Sehnsucht, das echte Leben, seine Vorstellung vom totalen Glück, irgendwann einmal ausfindig zu machen. Der ist also nie ein Heimatfindiger, sondern immer ein Heimatsuchender. Und dabei übrigens in guter Gesellschaft von seinesgleichen. Das kann man nämlich abends am Biertisch im Paulskloster machen, ja, sich also über die Schwierigkeiten des Heimatfindens unterhalten und hat auf diese Weise auch Heimat ganz praktisch hergestellt, nach der alten Logik von Karl Valentin. Ein Fremder in der Fremde, das ist eben ein Fremder. Aber zwei Fremde in der Fremde, die haben etwas gemeinsam. Beide sind fremd. Also können sie sich heimisch fühlen. Ja, so machen die das. Ne? Die treffen sich dann im Asterbaum und finden die Heimat nicht und schreiben es dann einfach hin. Drittes Beispiel praktische Heimatliebe, das Straßenfest. Das ist eine seltsame Einrichtung. Zumeist den Leuten bekannt, die so im Viertel leben. Osterburg, Steintor. Das ist ein seltsamer Typus von Fest, an dem so ziemlich alle Kriterien des normalen Feierns verkehrt vorkommen. Damit meine ich Folgendes. Der normale Gang einer Fete ist so. Dass ein gemeinschaftliches Interesse, das man aneinander fasst oder hat, den Kreis der Feiernden festlegt. Man Straßenfest umgekehrt. Da ist die Straße, also der Block, die Häuserzeile, der fest definierte Kreis, der jetzt bestimmt, wer an diesem Fest ein Interesse zu haben hat. Nämlich alle die, die nun mal unglückseligerweise in dieser Straße wohnen, wo man ein Straßenfest sein soll. Unglücklicherweise sage ich deswegen, weil es ja nun wirklich nicht zu den Selbstverständlichkeiten gehört, dass man mit einer Häuserzeile gemeinsame Sache macht, bei deren Mitbewohnern man ansonsten ja schon mal die eine oder andere Kritik hat. Also zum Beispiel die, dass das Radio und die Klospülung immer zur falschen Zeit angestellt werden. Umgekehrt stört dann den anderen, dass der Rasen leer und die Kinder zum falschen Zeitpunkt eingeschaltet werden. Es gibt aufgrund der Wohnverhältnisse so etwas wie Querelen, kleinere Streitereien, aber sicher nicht das freundschaftliche Miteinander verbunden sein, das zum gemeinsamen Fest führen würde. Und weil das so ist, nehmen Straßenfeste ihren Auftakt auch immer mit einem Komitee. Ein Festkomitee geht von Tür zu Tür und verstößt schon wieder gegen die guten Sitten der normalen Fete. Während man nämlich normalerweise zu Kaffee und Kuchen eingeladen wird, wird man von denen eingeladen, Kaffee und Kuchen mitzubringen. Weil der sich hier nicht Leute treffen, weil sie sich amüsieren wollen, sondern sich Leute amüsieren sollen, damit sie sich treffen. Es ist also, das meine ich jetzt ganz ernst, so etwas wie das Inszene-Setzen, das Praktizieren eines Wir-Gefühls, und zwar getrennt davon, ob die Leute wirklich untereinander gut miteinander klarkommen, sich füreinander interessieren, sich mögen, spielt ja auch manchmal eine Rolle. Nein, es ist der äußerliche Kreis der Straße der Auftrag, sich jetzt als eine Gemeinschaft aufzuführen, also zur Fete zu erscheinen. Übrigens, das unterscheidet das Straßenfest vom Trachtenverein. Im Trachtenverein gibt es einen Kleiderzwang, das stimmt, aber der Eintritt ist immer noch freiwillig. Beim Straßenfest gibt es keinen Kleiderzwang, aber so etwas wie einen ungeschriebenen Teilnahmezwang. Wer nicht erscheint zur Fete, habe ich selber erlebt. Er wird hinterher nicht bemitleidet als ein Mensch, der dem einen Genuss entgangen ist, sondern er wird angepfiffen als ein schlimmer Hund, der sich der Gemeinschaft entzogen hat. Das ist also ein Gedanke, wo völlig unverdächtig von jedem politischen Auftrag, von jedem politischen Zweck losgelöst. Nur noch eines von meiner Gedanken übrig bleibt, aber auch dann praktiziert wird. Da, wo der Mensch ist, da hat er sich gefälligst auch als sich wohlfühlendes Exemplar einer Gemeinschaftlichkeit aufzuführen. Ah. dachte, jetzt habe ich eigentlich einen Exkurs vorgesehen über Gang, Hofer und Söll. Ja gut, ich führe es noch kurz an. Also die Pflege des Gedankens Heimat in der Literatur. Ich weiß, dass vielen Menschen der Heimatgedanke sofort verdächtig vorkommt, wenn er folgendermaßen ausgeführt wird, wie sich das in einem Gedicht findet, das da lautet: das Schwarzbrot. Ein Päckchen von der Mutter und darin die achtlos beigelegt von grobem Schrot. Ein Stückchen heimatliches Roggenbrot. Tat sie das wohl mit einem tieferen Sinn? Der muss natürlich jetzt kommen, sonst hätte das Gedicht nur eine Strophe. Ich riech das Brot, nach Heimat duftet es. Dies Korn ward in der Heimaterde reif. Ich kenne den Duft, ich sinne und begreife. Sie will, dass ich die Heimat nicht vergesse. Ich schließe die Augen für das Brot zum Mund und kost davon. Es schmeckt so gut und mild und plötzlich mir im Mund der Bissen quillt. O Mutterherz, wo Heimatwunsch. Stammt aus einem Lesebuch des Titels Erde, in der ich wurzle, Tiefe, aus der ich komme. Ja, jetzt wollen wir alle überlegen, in mir der Heimatgedanke suspekt ist. Warum eigentlich? Also ich habe den Eindruck, eigentlich nur aus zwei Gründen. Das Zielmittel, die Verbundenheit des Menschen mit der Metapher Natur zu belegen, kommt den Menschen verdächtig vor, weil sie das vom Faschismus und von Hitler kennen und wussten und wissen, das ging nicht gut aus, das ist nicht ganz koscher. Denselben Quatsch aber mit einem anderen Material gebildet, finden sie wahrscheinlich unverdächtig, obwohl er vom Gedanken her nichts anderes ausdrückt. Da habe ich als Beleg gebracht den ewig jungen Heinrich Böll, der einen Aufsatz geschrieben hat unter dem Titel Eine Straße in Köln. Durch Straßen wie diese führte mein Schulweg, 7 Jahre lang. Viele tausend Male bin ich durch solche Straßen gegangen, aber nie in sie eingedrungen. Es ging später in der Erinnerung begrifflich, was diese Straßen bedeuteten. Jetzt kommt die Bedeutung der Straßen am Schluss. Diese Straßen können nur als Ganzes leben, nicht in Partikeln. Sie sind die Pflanzenkolonien, die sich aus geheimen Wurzeln nähren. In ihnen lebt es noch uralt, stolz, unnahbar und seinen Gesetzen treu. Das Volk. Dazwischen erwähnt der Böll kurz, worin sich das Volk da treu geblieben ist. Es hat nämlich dazwischen die Zeit des Faschismus gegeben. Und über die sagt er Folgendes: Niemals ist die SA ohne Gutes durch solche Straßen marschiert. Der Wurfgeschosse gibt es viele. Für 7 Blumentopf, Nachtgeschirr und noch keiner hat den Panzer erfunden gegen die Verwundung, die so rasch tötet. Das Gefühl, lächerlich zu sein. Wie unterscheidet sich eigentlich der Gedanke, außer dass es Prosa ist, von dem Schwarzbrot-Aufsatz? Dass so etwas wie die Zusammengehörigkeit der Menschen an dem Ort, wo es ihnen einmal hinverschlagen hat, so etwas wie eine Naturbestimmung des Menschen ist, ist auch dem Heinrich Böll offenbar geläufig. Bei ihm ist das Bild die Pflanzenkolonie. Keiner kann ohne den anderen leben. Beim Schwarzbrotfresser war es der Brotgeruch und der Boden, der dazu assoziiert wird. Was der Böll hier zeigen will, ist, mit dieser Solidarität, mit diesem Zusammengehörigkeitsgefühl der Menschen hat es etwas Gutes. Nämlich immer dann, wenn es wirklich von unten erzeugt ist. Wenn dieses solidarische Wir der Menschen von ihnen selbst ausgeht. Wozu ist es gut bei Böll? Er sagt nicht, ja, da geht es den Leuten gut, wenn sie zusammenhalten und eine gemeinsame Sache verfechten. Dann hilft man sich gegenseitig. Er gibt keinen Zweck an, wozu das den Leuten da gut ist. Er sagt, diese Solidargemeinschaft, das Volk in der Straße, die ist sowas wie der Beweis für das bessere Wir der Nationen. Der Faschismus, den es gegeben hat, in dem sieht er so etwas wie den Missbrauch des Wirs, des Zusammengehörigkeitsgefühls des Volkes und wendet nicht dagegen ein. Man sollte sich eben nicht, nur weil man einer politischen Herrschaft unterworfen ist, über alle Gegensätze hinweg zu einem Wir zusammenschließen, also so tun, als gäbe es außer der gewaltsamen Klammer doch etwas Verbindendes. Nicht diesen Fehler des Wir greift er an, sondern er fordert geradezu, dass Wir die Zusammengehörigkeit als Volk, aber nicht dank des Zusammenschlusses durch Staat, sondern als freiwilliger Akt quasi durch die Wohngemeinschaft Wohnblock. Zum Beweis, dass diese Zwangsgemeinschaft Volk und die Nation, die sie auch für den Faschismus und seine Zwecke hat gebrauchen können, dass diese Zwangsgemeinschaft Volk immer noch besser ist als die Nation, die sie zusammenschweißt und für ihre Zwecke benutzt. Nichts anderes ist dieser nostalgische Rückblick auf eine Straße in Köln als die Propaganda eines alternativen Nationalismus mit der Botschaft, alles kann die Nation mit den Menschen anstellen, inklusive Gaskammern und Krieg. Aber das Zusammengehörigkeitsgefühl der Leute, das dafür brauchbar war, beweist doch, dass die Nation besser ist als ihre Führer. Der Heimatgedanke bleibt aber die Agitation gegen den Maßstab des Interesses und Bedürfnisses, das die Welt beurteilt und sie misst und danach seine Haltung einrichtet, gleichgültig dagegen, ob nun der Heimatgedanke propagiert wird im Namen einer politischen Führung, die so etwas will, weil sie es benutzen will, oder ob man denselben Gedanken predigt im Namen des Menschen und des Volkes, das so etwas von unten herstellt. Die Abstraktionsleistung bleibt ein und dieselbe. Und die Gefährlichkeit, die Nützlichkeit dieses Gedankens ist bloß für eine Seite ausmachbar. Nämlich für die, die die gültigen Zwecke setzen, für die man diese Sorte Gemeinschaftlichkeit einspannt und benutzt. Die politische Herrschaft. Die Empfehlung also an alle Linken, Abstand zu nehmen von ihrem dummen Spruch, dass auch das wieder einer der Werte ist, die man unmöglich den Rechten überlassen darf. Man soll sie ja nicht den Rechten überlassen. Man muss sie bloß kaputt machen, nicht alternativ pflegen. Nicht anders verhält es sich mit dem dritten Wert, über den will ich noch ein paar Bemerkungen verlieren. Der dritte Wert heißt Leben. Drei Bemerkungen dazu. Erstens, eigentlich sind wir der Auffassung, man sollte von diesem Wort nicht weiter aufhebens machen. Und von dem Zustand, den man damit bezeichnet, gleichfalls nicht. Leben hat man, aber man hat nichts davon. Was man vom Leben hat, entscheidet sich an ganz anderen Sachen. Geld ist zum Beispiel eine, die ich genannt habe. Die bloße Voraussetzung für jeden Genuss, für jedes Interesse, die schiere Existenz, entscheidet eben überhaupt nicht darüber, was man aus dieser Existenz macht, was man an Bedürfnissen befriedigt und so fort. Insofern sollte man also nicht das Leben hochschätzen. Es kann einem auch sehr beschissen gehen mitten im Leben. Zweitens, Leben und Leben achten hat es einmal gegeben als einen verkehrten Einwand gegen Rüstung, gegen Dioxin und so fort. Und der Einwand hat gelautet, Rüstung, chemische Waffen und so fort, das darf es nicht geben, das ist ein Verstoß gegen das Leben. Präziser wurde damals gesagt, ein Verstoß ist das gegen das Recht auf Leben. Leute, die zu diesem Zwecke des Protestes gegen die Aufrüstung den Schutz des Lebens gefordert haben, die haben damit einen Fehler gemacht. Den will ich nur ganz kurz in Erinnerung rufen. Sie haben sich nämlich damit geweigert, den Zweck anzugreifen, zu dem der Staat aufruft, und haben stattdessen gemeint, sie könnten mit der Berufung auf den Schutz des Lebens so etwas wie ein gemeinschaftliches Interesse aufrufen, an das sie appellieren könnten, auch beim Staat, der doch für so etwas zuständig sein müsse, wie den Schutz des Lebens. Das hat ihnen in ihrem Protest von staatlicher Seite die billige Retourkutsche eingetragen, dass der Staat soeben dabei ist, mit der Aufrüstung das Leben zu schützen. Er schütze nämlich das Leben seiner Bürger vor den Waffen der feindlichen Staaten, den Russen. Es liegt eben ein Irrtum vor, wenn jemand der Auffassung ist, der Schutz des Lebens sei so etwas wie eine Schranke, ein Damm dagegen, dass staatliche Rüstung, Umweltdreck, strahlende AKWs manchen Menschen das Leben schwer machen oder nehmen. Es verhält sich genau andersherum. Dass der Staat den Schutz des Lebens in seine Gesetze schreibt, hat den Grund, dass er dieses Leben schützen will. Und eine ganz unverdächtige Fassung davon, die ist niedergelegt in der Menschenrechtskonvention. Da steht nämlich drin, das Recht jedes Menschen auf das Leben wird gesetzlich geschützt, abgesehen von der Vollstreckung eines Todesurteils, das von einem Gericht im Falle eines mit der Todesstrafe bedrohten Verbrechers ausgesprochen ist, darf eine absichtliche Tötung nicht vorgenommen werden. Die Tötung wird nicht als Verletzung dieses Artikels betrachtet, wenn sie sich aus einer unbedingt erforderlichen Gewaltanwendung ergibt, a. um die Verteidigung eines Menschen gegenüber rechtswidriger Gewaltanwendung sicherzustellen, b. um eine ordnungsgemäße Festnahme durchzuführen, c. um im Rahmen der Gesetze einen Aufruhr oder einen Aufstand zu unterdrücken. Steht in der Menschenrechtskonvention. Der Staat also sagt, wenn ich schon der oberste Herr über das Leben bin, der es schützt, dann bin ich auch derjenige, der die Kriterien dafür setzt, zu welchen Zwecken es eingesetzt wird und zu welchen Zwecken es auch einmal ruiniert werden darf. AKW-Tote, Kriegstote ohnehin, gelten nicht als Verstöße gegen den Schutz des Lebens, weil es da in der sachgerechten, vom Staat einzig vorgesehenen Art und Weise für erlaubte gültige Zwecke des Profits und des Kriegs eingesetzt werden. Ich habe an diesen Irrtum bloß erinnert, weil ich nämlich den schlechten Eindruck habe, dass diese Auffassung nicht mehr die öffentliche Diskussion bestimmt, wenn darüber geredet wird, dass man sich für den Schutz des Lebens einsetzen muss. Schutz des Lebens meint heute gar nicht mehr einen Protest gegen Instanzen, die das Leben mancher Menschen schädigen. Ich habe den Eindruck, das ist ziemlich aus der Mode gekommen. In die Mode gekommen ist dafür etwas anderes. Leute appellieren an den Schutz des Lebens und meinen damit, eine Agitation gegen den Menschen und seine Zwecke und Bedürfnisse, die als Schädigung des Lebens hingestellt werden, das man zu beschützen hat. Und zwar vornehmlich als das Schädigen einer Gattung, die gar nicht der Mensch selber ist. Ich meine, den beliebten Gedanken des Tierschutzes. Ich habe im Spiegel eine Buchbesprechung entdeckt, die handelt von einem neuen Buch, das Franz Alt geschrieben hat, Fernsehmoderator. Das Buch heißt Liebe ist möglich. Der Spiegel polemisiert ein wenig in der Überschrift gegen Franz Alt, weil die Überschrift des Artikels heißt, als Franz Alt schwanger wurde. Deswegen, weil er sich am Ende seines Buches den Lapsus leistet, seine Verantwortung gegenüber den Tieren mit einem Ereignis in seiner Ehe zu begründen. Der Prozess meines Umdenkens begann mit einer Schwangerschaft. 1982 waren wir schwanger. Dafür auch seine Frau und er. Eine Polemik ansonsten, wer sie gelesen hat, die zwar über Franz Alt herzieht, aber den reaktionären Gedanken dieses Mannes in keiner Weise außer Kraft setzt oder ihm gar widerspricht. Hans Alt propagiert den Schutz des Lebens, und zwar an folgendem Beispiel, ein zentraler Gedanke: Unsere Verantwortung gegenüber allem Leben beginnt beim Kauf unserer Frühstückseier. Sind wir bereit, 3 Pfennige mehr zu zahlen für ein Ei, das von einem berühmten Schreier eingelegt wurde? Oder unterstützen wir die grausame Tierquälerei der Hühner, als er sich darin als die gequälte Kreatur wiederentdeckt? Ich will gar nicht prüfen, ob das alles stimmt, was der Hegel da gesagt hat. Aber nun gut, wenn jemand stören sollte, dass man auch Viecher prügelt, dann soll man sie nicht prügeln. Nehmen wir das mal hin. Mein Eindruck ist nur, man kann es unangenehmer, dass dies sicher nicht der Standpunkt eines Menschen ist, der für den Schutz des Lebens unter Bezugnahme auf Legebatterien von Hühnern Propaganda macht. Denn würde er ernstlich auf dem Standpunkt stehen, das finde ich unerträglich, dass etwas Lebendiges in diesen Hühnerbatterien gequält wird. Das fühlt doch wie du den Schmerz. Würde er ernstlich auf diesem Standpunkt stehen, dann müsste er in der neuen Farm und ihren Sozialwohnungen ungefähr dasselbe wie eine Legebatterie entdeckt haben. Wenn 5 Leute in einer 2-Zimmer-Wohnung in einem Tag zusammengeschlossen werden, weil ihnen die Sozialhilfe das Geld für andere Wohnmöglichkeiten nicht lässt, dann müsste er ungefähr denselben Verstoß gegen Leben entdeckt haben wie in seiner Legebatterie. Seltsamerweise kommt hier ein Protest nicht auf. Wenn er gegen das Quälen lebendiger Kreaturen wäre, dann müsste er ungefähr bei dem Ausstoß an Berufskrankheiten, den moderne Bandarbeitsplätze mit sich bringen, dasselbe Syndrom entdeckt haben wie bei Legebatterien bei Hühnern. Und all das gibt es nicht. Man müsste als Polet offenbar ein Huhn sein, damit man für diesen Protest noch Raum hat. Aber da sind aber keine Hühner, fallen wie andere Bürger offenbar unter ein Urteil von Tierschützern, das sie von vornherein des Schutzes ihres Lebens für unwürdig erklärt. Hans Alt in seinem Beispiel hat nämlich einen unguten Zug am Menschen entdeckt und der macht es offenbar plausibel, dass er bei dem für Leben nicht so einfach plädiert. Es mag ein Kapitalist auf den Gedanken kommen, Hühner in Legebatterien zu tun, damit sie schneller die Eier werfen, die man dann zum Profit versilbert. Der Gedanke eines brauchbaren Frühstückseis legt es nicht nahe, die Hühner schmecken nämlich beschissen. Die Schuldfrage scheint aber für diesen Mann hier entschieden zu sein. Wenn man schon dieses, wie ich zugebe, etwas abseitige Beispiel nimmt, dann könnte einem auch hier noch der kleine Unterschied auffallen zwischen einem Konsumenten, der das schlecht schmeckende Ding verdrückt, und einem Profiteur, der für den Ausstoß dieser Eier zu gewinnbringendem Zweck die Legebatterie als rentables Produktionsmittel entdeckt. Das ist übrigens in diesem Fall, wie gesagt, gegen den Gebrauchswert aufschlägt. Nein, diesen kleinen Unterschied von Kapitalist und Konsument erschlägt der gute Franz Hall damit, dass er es zu einer Bezichtigung kommen lässt. Und die heißt, würde der raffgierige Mensch mehr als 3 Pfennig hinlegen, dann wäre die Legebatterie kein erforderliches Produktionsmittel. Entscheidet die Schuldfrage verkehrt rum, nämlich so: Es ist das Habenwollen des Menschen, viel für wenig Geld, das der Kreatur Gewalt antun lässt. Er entdeckt also in dieser Verkehrung, dass er die kapitalistische Produktionsmethode dem Konsumenten anhängt, der das Zeug kauft. So etwas wie den Beleg für einen sehr prinzipiellen Vorwurf gegenüber dem Menschen. Und dieser Vorwurf heißt, der Mensch ist ein Egoist. Wenn der an seine Interessen denkt, dann quält der die lebende Kreatur. Das Seltsame ist also, ausgerechnet beim Viech, beim Hühner, beim Eierlegen, ausgerechnet beim Viech, da pochen Leute auf die Erfüllung von Bedürfnissen im Namen des Lebens. Lassen sie doch frei rumlaufen. Lebenswertes Leben. Beim Menschen dagegen ist alles, was eine Forderung oder Verwirklichung anständigen Lebens wäre, ein Verstoß gegen Leben, der nicht geduldet werden darf. Anders gesagt, gute Meinung vom Lebewesen, die gute Meinung vom Leben des Tieres, ist nichts anderes als die absolut schlechte Meinung vom Menschen und seinen Bedürfnissen, die er so anmeldet. Und zwar, um das nochmal zu betonen, eine sehr verkehrte schlechte Meinung. Was im ersten Stichwort Umwelt vorgeführt wurde, an Strahlenopfern durch Kernkraftwerke, an Dioxinopfern, an Leuten, die innere Organe zerstören, weil sie Quecksilber serviert bekommen, wenn sie Fisch essen. All das sind Werke der Zerstörung, die ihren Grund haben im profitlichen Umgang mit Lohnarbeitern und Natur. Und nicht in der Tatsache, dass es überhaupt ein Interesse am Konsum von verarbeiteter Natur gibt. Diese Verwechslung aber ist der ganze Dreh- und Angelpunkt des Tierschützers. Die Tatsache, dass ein Mensch überhaupt ein Bedürfnis anmeldet, als Egoismus, also als verbotenes Bedürfnis, zu geißeln. Leben schützen ist für diese moralische Verurteilung des Bedürfnisses am Menschen deswegen ein sehr passender Wert. Denn wer sich dazu entschließt, das Leben zu schützen, der hat folgenden Beschluss gefasst. Der will die schiere Existenz eines Lebewesens und seine Erhaltung über jeden Zweck, über jedes Interesse gestellt wissen und verlangt umgekehrt, ja, wenn schon die Existenz überhaupt die Voraussetzung von allem ist, also das höchste Gut, dann muss sich auch jedes besondere Interesse, jeder besondere Anspruch diesem höchsten Gut, Existenz überhaupt, beugen. Gemessen an diesem schützenswerten Gut, Leben also, schneidet der Mensch von vornherein schlecht ab. Denn der hat ja so seine Interessen und Ansprüche, manchmal meldet er sie an, häufig genug nicht. Das Tier aber ist von vornherein das passende Vehikel für diesen Wert. Im Viech entdeckt nämlich dieser Mensch, der Leben schützen will, die passende Kreatur, weil ein Viech von vornherein so ungefähr dasselbe wie die schiere Existenz von Leben ist, weil es nicht ein mit Willen und Zweckdenken, Bedürfnis und Anspruch begabtes Wesen ist, das die Welt nach seinen Interessen und Zwecken ummodelt und benutzt. Deswegen kommt der Gedanke, Leben schützen, nicht aufgrund einer Modeerscheinung darauf, unbedingt für Legebatterien, gegen Legebatterien und für Tierschutz zu werben. Das Viech ist die Verkörperung, die leibhaftige Verkörperung der gemeinen Moral, die in dem Postulat das Leben schützen, beschlossen liegt. Nämlich die Existenz überhaupt über jeden besonderen Zweck und jedes besondere Bedürfnis zu stellen, ja sogar jedes Bedürfnis und Zweck als Eingriff in Existenz und Überleben zu fassen und zu geißeln. Es bringen also dieselben Menschen fertig, folgendermaßen parteilich zu werden. Einem Viech gegenüber, das nie im Leben Ansprüche stellen konnte, weil es dazu nicht fähig und mächtig ist, eben kein Subjekt ist. Einem Viech gegenüber sagt so ein Franz Alf, na das hat es nicht verdient, wer nie Ansprüche gestellt hat, hat es nicht verdient, dass er gequält wird. Aber einen Wirtschaftsasylanten abzuschieben, der hier versucht, mit etwas Fleiß ein paar Brosamen der Marktwirtschaft für sich abzusahnen, weil er überleben möchte. Demgegenüber bringt man selbst gar nicht zu sagen, dass solche Ansprüche gehören sich wirklich nicht. Der kommt rüber und will leben wie die Male im Speck. Will etwas vom Leben. Das wird an den Mann gegeißelt. Er will etwas vom Leben und nicht leben. Leben könnte er daheim auch. Er will etwas und das ist das Verworfene. Belege, geht mal so im Gedanken das letzte Jahr Berichterstattung durch, noch länger. Belege für diesen reaktionären Geist, das Leben schützen und warum er da Viech in der passenden Kreatur fündig wird, lassen sich jede Menge finden. Zum Zeitpunkt des Falklandkrieges sind jede Menge Menschenleben vernichtet worden. Aufstände hat es nur einmal gegeben, als deutsche Schulklassen an Prince Charles geschrieben haben, es sei ungeheuerlich, dass Pinguine von englischen Gewehren erschossen werden. Die Bundeswehr macht für neue Dumm-Dumm-Geschosse Versuche an lebenden Schweinen. Die Kugel wird in das Schwein geschossen, um zu prüfen, wie groß der Explosionsdruck ist, der nach dem Treffer erfolgt. Dagegen haben Tierschützer protestiert. aber nicht dagegen, dass hier das Töten von Menschen am lebenden Material geprobt wird, sondern dass es ausgerechnet an diesem Material erprobt wird. Im Spiegel empören sich Menschen über Tierversuche. An Viechern wird erprobt, wie wirkt ein Rheumamittel. Der Artikel ist zum Verrücktwerden. Ernstlich betrachtet könnte man dabei auf einen Wissenschaftsfehler stoßen, der im Dienste des Profits gemacht wird. Die pharmazeutische Industrie und die Medizin weisen nach eigenen Bekundungen in diesem Artikel nicht, was ist die Ursache von Rheuma. Sie kennt Wirkungen, Symptome von Rheuma. Die Mittel, die sie dagegen einsetzt, bekämpfen nicht die Ursache, weil ja die unbekannt ist, sondern will die Wirkung tilgen. Also mit Medikamenten Wirkungen von unbekannten Ursachen tilgen. Das hat etwas Heikles. Also wird geprobt an Viechern, denen man erst die Symptome von Rheuma macht und dann mit den entsprechenden Gegenmitteln die Kurierung der Symptome versucht. Was sagt ein Tierschützer dagegen? Ein Tierschützer hat nicht eingewandt in dem Artikel. Da sieht man, wie diese Schweine mit den Menschen umspringen. Die bringen Präparate auf den Markt, von denen wissen sie nicht, ob sie wirklich die Ursache des Rheumas bekämpfen. Sie gehen sogar zu, das Zeug hat mögliche gefährliche Konsequenzen. Und schreiben rein, im Tierversuch kann zu 70% die gefährliche Nebenwirkung ausgeschlossen werden. Also sind ja rund 30% Nebenwirkungen beim Menschen sicher. Kein Einwand dagegen, nur einer. Mit Viechern kann man das nicht machen. Die Tierliebe, will ich also sagen. Dieser Gestus, wie heute der Schutz des Lebens zum Gemeingut wird, ist eine praktizierte Moral wider den Materialismus des Menschen, dem man die Tatsache, dass er Bedürfnisse hat, dass er etwas vom Leben möchte, ausgerechnet das bisschen, übel nimmt. Dass das heute großes öffentliches Thema ist, macht das Neue aus. Ansonsten hat es die Tierliebe immer schon als Konkurrenzideal gegeben, als praktizierte Moral. Immer schon. Denk mal zurück, oder vielleicht auch nicht zurück. Tiere sind ein Erziehungsmittel für Kinder. Warum gibt es immer bei Fury und in sonstigen Lesebüchern die Auffassung, der Buch braucht ein Tier? Da hat der Buch eine Aufgabe. Wenn der ein Tier kriegt, dann nicht, damit er damit knuddeln kann. Das ist ja eben das Heikle an der Tierliebe, dass sie das dann tun. Deswegen sind Schildkröten bei kleinen sehr beliebt. Sie bekommen das Tier, damit sie lernen, pünktlich zu sein, pünktliches Essen auf ihn zu stellen, nicht immer bloß an sich und ihr Indianerspiel zu denken, sondern auch daran, dass die andere Kreatur was zu fressen braucht. Das Tier ist das beliebteste Vehikel für die Einübung des Antimaterialismus bei Kindern. Und das nicht von ungefähr. Das Tier selber ist nämlich das Vorbild des Antimaterialismus. Der Hund. Was ist der Hund? Ja, ich meine es ganz ernst. Was ist der Hund? Wenn man Leute fragt, wie ihren Hund Gassi führen, schwärmen sie immer fort von ihren Brüdern. Aber wie? Die schätzen am Hund drei Wesenszüge. Der Hund bringt seinem Herrchen die Zeitung. Leckt die Stiefel auch dann aus, wenn er getreten wird. Und wenn der Herrchen stirbt, dann stirbt der Köter eher auf dem Grab, als dass er mal auf die Pauke haut und einen aufmacht. Also Treue und Anhänglichkeit. Das ist der Inbegriff des Tieres. Das ist die Verwirklichung als lebende Kreatur des Anspruchs, den man an den Menschen immerzu hat. Er möge dienstbar sein, ohne einen eigenen Willen zu haben, ohne selber Ansprüche zu stellen. Wann kommt man auf sowas über den Menschen? Doch dann, wenn er für andere dienstbar sein soll. Dann, wenn andere ihn benutzen wollen. Dann ist das natürlich eine sehr passende Forderung, dass man vom Menschen verlangt, am besten wäre, der Idiot würde bloß leben und selber nichts wollen, dann könnten alle anderen mit ihm machen, was sie wollen. Die Katzen passen nicht runter, meinst du? Beispiel, aber andererseits stehen sie in sowas wie dem entgegengesetzten Hu. Ja? Und sind von daher bei Intellektuellen. Katzen all der Ruf ihrer Härte voraus, dass sie einen eigenen Kopf haben. Die haben das Ziel des mündigen Staatsbürgers so gefressen, dass sie nicht immer so einen Untertan nehmen. Sondern ein mündiges Viech, das macht, was es will und doch weiß, wo der Futternapf steht. Nicht, dass ihr jetzt alle nach Hause gehen und euren Hund wirkt. Ich wollte damit Folgendes sagen. Wo die Tierliebe zur Aufgabe wird, wo die Tierliebe zur Propaganda wird, die Schutz des Lebens, da ist sie immer eine Agitation gegen Bedürfnis, Zweck und Interesse eines Menschen an einem anständigen Leben. Das werfe ich den Lebensschützern vor. Dass sie das Einzige, wofür ein Leben taugt, dass es nämlich schön ist, nichts übrig haben wollen. Dies übrigens, das ist mein Fazit, ist die Gemeinsamkeit, die uns dazu veranlasst hat, Umwelt, Heimat und Leben in eine Reihe zu stellen, als hohe Güter. Bei allen dreien hat sich nämlich erwiesen, nicht sie dienen den Menschen. Umgekehrt. Sie sind offenbar das Argument dafür, dass der Mensch Dienst zu tun hat. An Umwelt, an Heimat, an Leben. Diese Dienstbarkeit des Menschen, so als sei er die schiere Existenz ohne Willen und Anspruch, eben Leben überhaupt, die setzt sich dann als öffentliche Moral, als beliebter Diskussionsstoff in einer Nation durch, wird also von Kohl über Zimmermann bis zu den Grünen diskutiert. Wenn die Nation von ihrem Menschenmaterial Sachen verlangt, wo sie den Menschen am liebsten reduziert hätte, auf die schiere Existenz ohne Wenn und Aber, wenn sie also genutzt werden sollen für Ansprüche der Gewalt, die Bedürfnisse und Widersprüche eines zweck- und geistbegabten Wesens nicht vertragen. Das ist das ganze Geheimnis der Konjunktur dieser Werte. Die Konjunktur der Gewalt, die auf Krieg macht.